Der zweite Tag dieser Seminar, dieser Studienwoche, zweiter Komplex des Themas heute Alsatia-Lorena, Reichsland, Elsass, Lothringen. Ich will nicht viel vorausschicken, nur eine ganz knappe Reflexion. Dieses Thema als solches legt ja von der Themenformulierung her nahe, dass das miteinander vergleichbare Probleme sein könnten, ob sie es wirklich sind. Das ist eben Gegenstand auch der Diskussion und der Überlegung. Es ist gestern schon gesagt worden, ich knüpfe an das an, was Professor Ara sagte, dass man vielleicht besser statt von einer Vergleichung von Parallelitäten sprechen bzw. auf Parallelitäten hin untersuchen könnte. Und ich denke auch, dass es, wenn überhaupt Vergleichung, dann mit großer Behutsamkeit gemacht werden kann und nicht, weil es im Thema so angegeben ist, jetzt nach der Nachweis geführt werden soll, dass dieses also etwas Ähnliches ist. Es ist ein verbindender Punkt, vielleicht ja, ein Referenzpunkt für diese beiden Regionen, die in Wirklichkeit drei Regionen sind, denn wir haben gestern gehört, dass Trento, Trieste eigentlich nicht ein Problem ist, sondern zwei Probleme sind, wenn ich das richtig verstanden habe. Ein Referenzpunkt jedenfalls ist der, dass es sich um Grenzregionen handelt, deren endgültige staatliche Zugehörigkeit nicht über alle Diskussion erhaben war. Das heißt, wenn man so will, umstrittene Grenzregionen und damit Konfliktherde. Ich würde allerdings sagen, Konfliktherde zweier Klasse, also nicht akute Konfliktherde, an denen sich eine Entscheidung über Krieg oder Frieden entzündet hat. Das hat es weder um das Trento und Trento-Trieste so gegeben, noch nach 1870 in dem eigentlichen Sinne um das Reichsland in Elsass-Lothringen. Und tatsächlich muss man sagen, der Krieg 1914 ist nicht wegen ausgebrochen, weil die Italiener unbedingt also Trento erobern wollten, und er ist nicht ausgebrochen, weil die Franzosen Elsass-Lothringen erobern wollten, er ist aus anderen Ursachen ausgebrochen, aber Konfliktherde, die potenzielle Kriegsziele waren. Das heißt potenziell, für den Fall, dass es aus welchen Gründen immer in Europa zu einer großen Auseinandersetzung kriegerischer Art kommen würde, war vorgegeben, dass hier eigentlich dann für den eigenen Staat im Falle des Sieges mit einer gewissen Automatik schon dieses Kriegsziel feststand. Ich glaube, das darf man bei Elsass-Lothringen im Hinblick auf die französischen Einstellungen sagen, und man darf das für die italienische Einstellung, die ja vor 1914 sich weniger in diesem Sinne zu artikulieren hatte, darf man aber dieses genauso sagen, dass wenn was 1914 in dieser Weise vor 1914 nicht so vorstellbar war, dass es kommen würde, wie es kam. Also dass Österreich in einer siegreichen Allianz mit Frankreich und England und Österreich völlig darunter liegen. Aber für diesen Fall war dieses selbstverständlich, wie weit über das Trento hinaus, also auch der Brenner nun gewonnen werden würde. Dieses war sicher problematischer als das Trento. Also ich sage, Konfliktherde, zweiter Klasse, mal um dies anzudeuten, dass es nicht also die erstrangigen Probleme in Europa der Jahre zwischen 1870 und 1914 waren, aber potenzielle Kriegsziele. Damit glaube ich, ist aber die vergleichbare oder dieser Punkt, wo die Ähnlichkeiten vorhanden sind, schon fast erschöpft. Denn wenn man jetzt nach der Umstrittenheit oder der Ursache der Umstrittenheit und der Charakter der Umstrittenheit war doch sehr unterschiedlich und auch dies nur mit kurzem angedeutet, was das Reichsland Elsass-Lothringen angeht, so war es im Ergebnis der französischen Niederlage 1870-71 an das Deutsche Reich gefallen. Und die Aufgabe bestand darin, durch Integration die Bevölkerung dieses neu erworbenen Gebietes, die ja sprachlich zu 90% dem deutschen Sprachraum also zugehörte, diese Bevölkerung mit der neuen territorialen Gestaltung so diese Bevölkerung also damit zufriedenzustellen. Und auf der anderen Seite stand der französische Wille, diese Gebiete zurückzugewinnen und dafür auch eine Mobilisierung in Gang zu setzen. Dieses ist das strukturelle Problem für Elsass-Lothringen, während das natürlich für Trent und Trieste genau umgekehrt ist oder anders ist. Dies waren Gebiete, die seit langer Zeit, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber also Trento war seit Mittelalter wohl Teil der Habsburg, also ist der Herrschaft Tirol, oder nicht? Also jedenfalls für meinen Gedankengang ist ja nur wichtig, dass es seit außerordentlich langer Zeit dass es sich hier um Gebiete handelte, die seit unendlich langer Zeit also Bestandteil einer bestimmten staatlichen Einheit waren, jetzt aber beansprucht wurden aufgrund der nationalen Bewegung und der nationalen Idee, die also abgegliedert, nicht integriert werden mussten in den Staat, in dem sie schon gar nicht integriert werden mussten, weil sie schon lange dazugehören, sondern abgegliedert. Und das bringt ganz unterschiedliche Probleme. Ich will nur, damit wir nicht zu vorschnell jetzt also diese Dinge nun parallelisieren, diese grundsätzlich andersartige Natur der Probleme machen, also beansprucht aufgrund der Nationalität und wegen des nationalen Bewusstseins von den Italienern und die Frage, wie bei der Bevölkerung dieser beanspruchten Gebiete selbst nun die Abgliederung wünschte, das ist ein zweites Problem. Es ist gestern, ich konnte das ja nicht alles ganz genau verfolgen, aber glaube ich nicht so intensiv auf diesen Punkt abgehoben worden, sondern die irredentistische Bewegung ist ja eine Bewegung, die sehr stark, also jedenfalls war schon stärker in Italien als in den betroffenen Gebieten ist. Aber das ist, also wie jetzt, ich stelle mehr in Frage, als dass ich das ausführe. So viel vielleicht als einerseits Hinweis auf mögliche Vergleichspunkte und andererseits Warnung vor einer zu schnellen Parallelisierung dieser Dinge, weil sie eben strukturell ganz unterschiedlich gelagert waren in diesen Jahrzehnten. Wir haben heute also jetzt Fritz das Reichsland Elsass-Lothringen heute in den Blick. Reichsland, das heißt, dieser staatliche Organismus war ein Land des, ein Staat des Deutschen Reiches, mit dem Kaiser als Souverän, aber eben nicht ein Stück der preußischen, des preußischen Staates oder eines anderen deutschen Staates, sondern eine selbstständige staatliche Einheit. Und deshalb Reichsland, auf die näheren verfassungsrechtlichen Dinge ist hier, glaube ich, nicht einzugehen. Es sind heute drei Problemkreise, werden thematisiert. Die Antworten auf zwar mit spezielleren Themen sich befassen, aber die Antworten, die dabei gefunden werden, sind doch gleichzeitig Aussagen zu dem ganz zentralen Problem, das ich schon angesprochen habe, nämlich inwieweit Integration gelungen ist oder nicht gelungen ist. Gelungen oder gescheitert ist. Die gute Wissenschaft beginnt die Untersuchung damit, dass man vorgängige Klischees, Vorurteile, nicht zur Leitlinie der Untersuchung macht, sondern dass man von den Quellen ausgeht, von den Quellen her die Sachverhalte zu erfassen, versucht und dann zu einem Ergebnis kommt. Und die heutigen drei Referate haben es gemeinsam, soweit ich das sehe, Sie konnten ja die Zusammenfassung dann auch schon lesen, dass in allen drei Referaten gängige Urteile in Frage gestellt werden. Gängige Urteile, nämlich die vom totalen Scheitern der Integration des Elsass-Lothringischen Reichslandes. Auf unterschiedlichen Feldern wird dieses gezeigt. Das ist also gewissermaßen das nicht verabredete, aber sich zufällig ergebende aus diesen drei Referaten. Herr Leiner spricht zunächst über Wanderungsbewegungen im Grenzland, im Grenzraum. Frau von Amerikin dann am späteren Vormittag über die Schulpolitik im Reichsland. Und heute Nachmittag Herr Piri über Wahlen im Reichsland und kommt bei der Analyse der Ergebnisse doch zu anderen Befunden, als die Stereotypen besagen. Das als Einleitung, und nun darf ich Ihnen den ersten Referenten vorstellen, Herrn Stefan Leiner. Herr Leiner ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Historischen Institut der Universität des Saarlandes in Saarbrücken und arbeitet in einem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanzierten Projekt, das den Titel hat Stadtentwicklung im deutsch-französisch-luxemburgischen Grenzraum im 19. und 20. Jahrhundert. Und da ist seine Anteil an diesem Projekt geht auf Wohnen und Wohnungsbaupolitik 1850 bis 1935. Er ist außerdem tätig als Lehrbeauftragter für Computeranwendungen in der Geschichtswissenschaft und hat auch eine Reihe kleinerer Veröffentlichungen schon vorzuweisen. Die größere Veröffentlichung kommt demnächst. Er hat seine Dissertation abgeschlossen mit dem Titel Migration und Urbanisierung. Und nun kommt ein langer Untertitel, den ich aber auch vorlese, weil das nämlich der Gegenstand auch des Referates ist. Binnenwanderungsbewegungen sozialer und räumlicher Wandel in den Industriestädten des Raums Saarland, Lothringen, Luxemburg 1856 bis 1914. Dann kommt noch ein Untertitel, das sind also die drei Worte, die hauptsächlich verbinden werden, dies ist auch das, was er gleich gesagt hat, wird Esch-sur-Alzette, Malstadt, Burbach und Thionville im Vergleich. Und aus dieser noch nicht veröffentlichten Arbeit, aber abgeschlossenen Arbeit, wird der Leiner jetzt berichten. Das brauchen Sie gar nicht herstellen, es gibt keinen Ton. Ist es? Ich habe nicht gelernt, dass Sie das an. Herr Kolb hat schon versucht, gleich zu Beginn eine Synthese der zwei kommenden Referate vorzunehmen, ganz schlagartig, lesenhaft, und hat den Integrationsversuch des Reichslandes ins Deutsche Reich als gescheitert beurteilt. Ich möchte das ganz leicht variieren, das wird am Ende meines Referats wieder aus. Als Frage, ja. Nicht als gescheitert. Ich habe gesagt, das ist die Frage, ob gescheitert oder nicht gescheitert. Also meine Absatzthese wird sein, in diesem Zusammenhang auf diese Frage, sie ist zumindest vorläufig gescheitert. Ich will mich der Gesamtthematik Elsass-Lothringen weniger mit einer Politik als mit einem strukturgeschichtlichen Ansatz auseinandersetzen. Der Titel meines Vortrages lautet Wanderungsbewegungen im saarländisch-lothringisch-luxemburgischen Grenzraum 1856 bis 1914. In einem ersten Teil gehe ich auf die Strukturmerkmale dieses Beobachtungsraums ein. Vielleicht könnte man gleich schon die Karte zeigen. Also in den Grenz. grenznahen preußischen, bayerischen, französischen und luxemburgischen Gebieten des heutigen deutschen Bundeslandes Saarland, der französischen Departements Moselle und Nord-Moselle sowie des Großherzogtums Luxemburg kam es in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einer gemeinsamen forcierten industriellen Entwicklung. Auf der Grundlage bereits vor 1850 bestehender Wirtschaftsbeziehungen erfolgte nach der Annexion Elsass-Lothringens durch das Deutsche Reich ab 1871 eine umfassende ökonomische Verflechtung des Raumes Saar-Lothringen-Luxemburg, da insbesondere lokal verwurzelte Unternehmer aktiv wurden und das Engagement ausländischer Firmen es relativ spät einsetzte. Ich möchte den Raum kurz vorstellen anhand der Karte, weil ich annehmen muss, dass es nicht ganz so bekannt ist. Das hier ist jetzt die Südwestecke Deutschlands, des heutigen Deutschland. Was eingezeichnet ist, sind die Verwaltungsgrenzen des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Hier das Großherzogtum Luxemburg, ein souveräner Staat. Dann das Reichsland Elsass-Lothringen, hier nur teilweise eingezeichnet. Ich beschäftige mich heute eigentlich nur mit dieser Region hier. Das heißt Nord-Lothringen, die Industriezone, Süd-Luxemburg und das Saarrevier, das saarländische Industriebeck. Hier grenzt die bayerische Rheinpfalz an. Hier unten, wie gesehen, das Elsass. Und hier oben handelt es sich um preußische Gebiete. Das ist die südlichste Zipfel des preußischen Staates. Und wird erst nach dem Ersten Weltkrieg praktisch eigenständige Verwaltungseinheit, gehört vorher zum Regierungsbezirk Trier mit Verwaltungszentrum in Trier. Vielleicht die zweite Karte. In Gesprächen jetzt im Verlauf des ersten Tages ist mir aufgefallen, dass vielen gar nicht bewusst ist, dass es sich hierbei zum Großteil um einen deutschen Sprachraum handelt. Das heißt einerseits hier oben Luxemburg. In Luxemburg das Luxemburgische. Dritte Staatssprache neben Deutsch und Französisch ist ein deutscher Dialekt, Moselfränkisch, das genauso hier in dem Bereich gesprochen wird. Das heißt in der Eifel hier oben, hier um Thionville und um das saarländische Saarlouis. Und hier der rheinfränkische Dialekt, etwa in dem Bereich bis hin zu Hessen, auch ein deutscher Dialekt. Und hier ist der französischsprachige Bereich. Herr Kolb hat eben erwähnt, insgesamt wurde in Elsass-Lothringen zu etwa 90% Deutsch gesprochen. Und die stärksten französischsprachigen Gebiete waren hier im Bereich um Metz und Château Salins. Hier ist Nancy in etwa zu suchen. Gut. Die ökonomische Basis für die genannte Verflechtung dieser Region bildeten die benachbarten Eisenerz- und Steinkohlelagerstätten, die ab den 1840er Jahren intensiv ausgebeutet und ab den 1850er Jahren durch ein dichtes Schienennetz miteinander verbunden wurden. Und zwar ist hier in dieser Bereich, gibt es große Eisenerzlagerstätten, das heißt Minetteabbau, also dieses Eisenerz heißt Minette. Und hier in dem Bereich, über die Grenze hinweg praktisch, ein großes Steinkohlevorkommen. Hier haben wir dann die heutige deutsch-französische Grenze. Die Einführung des Verhüttungsverfahrens von Thomas und Gilchrist ab 1878 leistete dieser Entwicklung zusätzlich Vorschub, weil hiermit auf die zuvor notwendigen, kostenintensiven Erzimporte weitgehend verzichtet werden konnte und nun das auf der phosphorhaltigen Minette-Erzbasis geschaffene Eisen international konkurrenzfähig wurde. Über die Staatsgrenzen hinweg hatten Unternehmer aus dem Saarrevier und aus Luxemburg bereits vor 1850 im französischen Lothringen investiert, Lothringer und Luxemburger im preußischen Saarrevier und so weiter. Das größte Saarwittenwerk im heutigen Saarbrücker Stadtteil Mahlstadt-Urbach war beispielsweise eine belgisch-luxemburgische Gründung. Ist auch heute noch praktisch in luxemburgischen Besitz. Günstig wurde dieser wirtschaftliche Vernetzungsprozess durch die Tatsache, dass das Großherzogtum Luxemburg seit 1842 mit den Staaten des Deutschen Zollvereins in Wirtschaftsunion verbunden war. Dazu kam die Angliederung des lothringischen Industriegebietes im Zuge des Deutsch-Französischen Krieges 1870-71, sodass in der Phase der Hochindustrialisierung ein relativ einheitlicher Wirtschaftsraum bestand. Bemerkenswert ist, dass erst ca. 20 Jahre nach dessen Schaffung verstärkt auch externe Unternehmen in der Region wirtschaftlich aktiv wurden. Erst nach 1890 entfalteten rheinisch-westfälische Betriebe ihre Aktivitäten im Untersuchungsraum. Das heißt zu einer Zeit, als sich die innerregionalen Unternehmensstrukturen schon gefestigt hatten. In der Periode vor dem Ersten Weltkrieg muss also von einem stark autochthonen Wirtschaftsraum Saarlouis ausgegangen werden. Während in der Vergangenheit diese Wirtschaftslandschaft in der Forschung ausführlich beschrieben und analysiert worden ist, sei es in der revanchistischen Literatur der Zwischenkriegszeit, sei es im Zusammenhang mit der deutsch-französischen Annäherung und der Gründung der Montanunion nach 1945, blieben die in diesem Kontext ablaufenden sozialen Prozesse bislang nahezu unbeachtet. Und dies, obwohl während der Industrialisierungsperiode bedeutende Bevölkerungsverschiebungen erfolgten. So liegt die Frage nahe, ob im Zuge des Industrialisierungsprozesses, den im regionalen Zusammenhang eine starke unternehmerische Binnenverflechtung charakterisierte, zusätzlich auch eine soziale Vernetzung des Untersuchungsraums vor dem Ersten Weltkrieg zustande kam. Der Begriff Saarlouis, der als Schlagwort heute praktisch zusammen mit der EG-Politik genannt wird, wurde erst nach 1950 gebräuchlich. Vorher nicht. Im Zeitraum, in dem ich spreche, hat sich die Region selber als südwestdeutscher Industriebezirk verstanden, wobei vom Saarrevier eine gewisse Führungsfunktion ausging, die sich auch auf Lothringen und Luxemburg erstreckt. Das heißt, es ist zu klären, welcher Art die Binnenwanderungsbewegung der Industrialisierungsära im deutsch-französisch-luxemburgischen Grenzraum waren. Deren Richtung, Intensität, Zusammensetzung und soziale Folgen gilt es zu erhellen. Besondere Beachtung muss dabei finden, welche Rolle die verschiedenen Grenzen, sei es nun Landesgrenzen oder Staatsgrenzen, angesichts teils harter nationalpolitischer Frontstellungen im Regionalalltag tatsächlich spielen. Ist bezüglich der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein signifikanter Bevölkerungsaustausch zwischen den einzelnen Teilregionen des Untersuchungsraums festzustellen, zeichneten sich vergleichbare soziale Wandlungsprozesse in diesen betroffenen Teilregionen ab und schließlich hebt sich der Untersuchungsraum in seiner Gesamtheit soziostrukturell von den angrenzenden Gebieten ab oder spiegelt sich in ihm nur der allgemeine soziale Wandel im Übergang von der feudalen zur industriellen Gesellschaft. Aufschlussreich für die Beantwortung dieser Fragen sind in erster Linie die kommunalen Melderegister, die ab den 1850er Jahren in den Kommunen des Untersuchungsraumes angefertigt wurden. Diese spezifisch deutsche Aktengattung, in Frankreich und Belgien ist sie bis heute unbekannt, gibt Auskunft über die inner- und interstädtischen Migrationen und lässt detaillierte Rückschlüsse auf die Gesamtmobilität in der Region zu. Mein Zeitraum, mit dem ich mich befasse, beginnt 1856. Das ist das Datum, also das Jahr, in dem im Regierungsbezirk Trier diese kommunalen Melderegister eingeführt wurden. In anderen Teilen Preußen schon vielleicht ein, zwei Jahre früher. Und diese Gesetzgebung, diese Meldegesetzgebung, ist dann in Preußen ist praktisch Vorbild für alle anderen deutschen Staaten, auch für Luxemburg im Endeffekt, das ja nicht zum Deutschen Reich gehört. Der Inhalt dieser Akten, ich weiß nicht, ob das vielleicht was in Frage gibt, das wäre also, wenn irgendjemand einen Ortswechsel vornimmt, in eine Stadt zieht, wird sein Name aufgenommen, sein Beruf, sein Familienstand, seine Familienstruktur, also die Namen seiner Kinder, seiner Ehefrau, die Beruf derjenigen, die Konfession, die Herkunft, also aus welchem Ort sie kommen, dann wird auch notiert, in welchen Ort sie gehen, falls der Ort wieder verlassen wird. Die Wohnung wird bezeichnet, also in welche Straße ziehen sie, wenn Umzüge am Ort erfolgen, werden die Umzüge aufgezeichnet. Es gibt auch Einträge über die Steuerverhältnisse, die Militärverhältnisse, auch sehr detailliert. Die im Folgenden vorgestellten empirischen Forschungsergebnisse basieren weitgehend auf der Analyse der kommunalen Melderegister der drei Industriestädte Marstadt-Burger in der preußischen Rheinprovinz, heute Saarland. Das wäre hier Saarbrücken, hier Marstadt-Burger, praktisch eine Stadtmelde. Dann von Thionville, hier, in der deutschen Zeit Biebenhofen als offizieller Name. Du weißt nicht, also Thüringen heute, Debatt-Monsel. Und echt zu Alzette oder echt an der Alzette, im Großherzog von Luxemburg, hier in der Nachbarschaft von maximal 80 Kilometer Entfernung voneinander. Burger, Mahlstadt und Esch waren im Jahr 1850 noch Bauerndörfer mit jeweils kaum 2000 Einwohnern und bescheidenen großindustriell-gewerblichen Wirtschaftszweigen. Thionville-Niedenhofen, eine kleine Festungsstadt mit etwa 5000 Einwohnern. Im Verlauf der folgenden 60 Jahre, das heißt bis zum Jahre 1910, konnten sich diese Kommunen zu den bedeutendsten regionalen Industriestandorten mit einer jeweiligen Bevölkerung von bis zu 50.000 Menschen und einem entsprechenden urbanen Niveau entwickeln. Mahlstadt-Burger bekam 1875 das Stadtrecht zugesprochen und vereinigte sich mit den beiden benachbarten Gemeinden St. Johann und Saarbrücken zur Großstadt Saarbrücken im Jahre 1909 über 100.000 Einwohner. Esch-Alzette schwang sich zur nach der Landeshauptstadt zweitgrößten Gemeinde Luxemburgs empor. Biebenhofen überwand seine festungsmäßige Einschnürung und wurde trotz der Konkurrenz von Metz das Wirtschafts- und Verwaltungszentrum des industriellen lothringischen Nordens. In den untersuchten Jahren zwischen 1856 und 1910 berührte ein Bevölkerungsstrom von mehreren hunderttausend Menschen diese Gemeinden. Die Mobilität war nämlich wesentlich höher als der sich daraus ergebende Bevölkerungszuwachs. Damit die städtische Bevölkerungszahl nur um eine Person anwuchs, mussten vereinfacht gesagt ungefähr 20 Personen zu- und wieder wegziehen. Das Wanderungsgeschehen variierte dabei saisonal und konjunkturell erheblich. Festgestellt werden muss in diesem Zusammenhang, dass bereits in den 1860er und 1870er Jahren, das heißt in der Frühphase der regionalen Industrialisierung, in den drei Gemeinden der agrarische Lebensrhythmus von Aussaat und Ernte im Wesentlichen nicht mehr den Wanderungsumschlag bestimmte. Dominant war auch in keinem Falle, wie vielleicht zu vermuten, die Land-Stadt-Wanderung, das heißt der Zuzug aus rein agrarisch strukturierten Gebieten in die Städte. Vielmehr existierte einerseits ein intensiver Bevölkerungsaustausch der sich industrialisierenden Gemeinwesen untereinander und andererseits rekrutierten diese ihre Zuzügler schwerpunktmäßig aus industriell gewerblich vorgeprägten Nachbarzonen. Diese in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts grundgelegte semi-gewerbliche Umlandstruktur der weiteren Industriezentren muss als Konstituierung des Saarlux-Raums angenommen werden, wodurch dieser sich aus dem weiteren, in erster Linie agrarischen Umland herauszulösen vermochte. Ich beziehe mich damit praktisch auf die Gebiete Eifel, Vorderpfalz, Süd- und Westlothringen oder Nordluxemburg, die eben rein agrarisch strukturiert sind. Hervorzuheben ist außerdem, dass sich jeweils mehr als 80% des Migrationsgeschehens, das die drei Gemeinden erfasste, im Umkreis von maximal 80 Kilometern, das heißt innerhalb des definierten Untersuchungsraumes Saarlux abspielte. Mobil zu sein bedeutete damit vor allem innerhalb des regionalen Zusammenhangs mobil zu sein. In wirtschaftlichen Krisenperioden kam es bemerkenswerterweise zu einer weitergehenden, signifikanten Konzentration der mobilen Bevölkerungsteile auf die ziemlich einheitlich industriell strukturierte Grenzregion, während Zu- und Abwanderung von bzw. nach außerhalb deutlich zurückging. Man könnte annehmen, wenn es der Region wirtschaftlich schlecht geht, dass die Leute verstärkt nach außen gehen. Aber es zeigt sich, dass eben der Abzug nach außen in der Phase eigentlich nicht erfolgt und auch kein verstärkter Zug. Der Binnenwirtschaftsraum Saarlux korrespondierte also anscheinend in der Tat mit einem ähnlich gestalteten Migrationsraum. Denn der Wanderungsaustausch mit den deutschen Ostgebieten bzw. klassischen osteuropäischen Rekrutierungsgebieten war insgesamt nur marginal. ganz im Gegensatz zum Ruhrgebiet. Der Zuzug aus dem rheinisch-westfälischen Industriegebiet und aus dem Rhein-Main-Gebiet war ebenfalls relativ schwach ausgebildet. Dafür besaßen grenzüberschreitende Wanderungsströme große Bedeutung. Bis 1914 waren von Deutschland aus gesehen die Grenzen nach Frankreich und Belgien ebenso durchlässig wie die Grenze nach Luxemburg, das sich den westlichen Nachbarn noch deutlich stärker öffnete. Es ist deutlich zu merken, dass Luxemburg versucht hat, sich aus der deutschen Umklammerung herauszulösen, dadurch, dass man die kulturellen Kontakte zu Belgien, bis 1839 war Luxemburg Bestandteil Belgiens, und nach Frankreich aufrechtzuerhalten. Das heißt, speziell im Bürgertum wurde die französische Sprache gepflegt, es galt als schick, Französisch zu sprechen, was von deutscher Seite sehr kritisch beäugt wurde. Es gab zum Beispiel auch Aktivitäten von französischen Gesellschaften, von französischen Kulturinstituten in Luxemburg, und es wurde gar nicht gern gesehen von deutschen Stellen. Die Frankreich- und Belgien-Wanderung besaß dabei zwei Schwerpunkte. Zum einen waren massive Arbeiterwanderungen in der quer zu allen Verwaltungsgrenzen liegenden Industrialisierungszone festzustellen. Zum anderen hatten Migrationen zwischen den Untersuchungsstätten und den nationalen Zentren Paris und Brüssel Gewicht. Es handelt sich dabei vor allem um Dienstbotenwanderungen oder eben Funktionsträger in der Verwaltung oder Handelsleiter, die diese Metropolenwanderung durchführen, während die Arbeiterwanderung sich eben eigentlich in diesem Grenzraum abspielt und auch, wie gesagt, über die Staatsgrenzen geht. Man ist vielleicht erstaunt, dass zu Frankreich die Grenze relativ offen ist. Es gibt zwar Grenzpolizei, aber die arbeitet nicht sehr effektiv und ist auch eigentlich auch nicht darauf aus, den Pendelverkehr über die Grenze zu unterbinden, speziell von Arbeitern. Insgesamt gesehen lässt dies auf die Ausbildung spezifischer Raumbeziehungen innerhalb des Grenzraums sowie dieser Gesamtregion in ihrer Gesamtheit auf die ökonomischen, administrativen und politischen Zentren der beteiligten Nationalstaaten hinschließen. Der ökonomische Wandel im Zuge der Industrialisierung und die damit verbundenen Bevölkerungsverschiebungen führten zwar zu einem Aufbrechen traditioneller Siedlungsstrukturen und begünstigte damit einerseits die Integration zumindest bestimmter Teile des Weißlandes in das Reich. Darüber hinaus konstituierte sich aber unabhängig von nationalen Zugehörigkeiten ein grenzübergreifender Wirtschafts- und Sozialraum Saarlouis, dessen weitere Ausgestaltung erst der Ausbruch des Krieges im Jahre 1914 verhinderte. Also mit dem Aufbrechen traditioneller Siedlungsstrukturen meine ich, dass die Orientierung Elsass-Lothringen aufs Frankreich, auf die Zentrale, auf den Zentralstaat mit Paris als Sitz zurückgeht und sich eben mehr in Richtung Osten orientiert. In besonderer Weise wussten es die italienischen Wanderarbeiter, die ab 1895 als einzige Fernzuwanderer in nennenswerter Zahl eintrafen, sich die spezifischen Binnenstrukturen des Untersuchungsraumes zunutze zu machen, indem sie offenbar über alle Grenzen hinweg regelrechte Migrationsnetze errichteten und aufrechterhielten. Auf dieses Phänomen möchte ich im Folgenden näher eingehen. Ich komme zum Teil 2, die italienische Arbeiterwanderung in der Region Saarlouis. Ein permanenter Arbeitermangel nach der Phase der großen Depression, die man etwa 1873 bis 1895 ansetzen kann, führte zu verstärkten Einstellungen ausländischer Arbeiter, unter denen in zunehmendem Maße die Italiener hervorstachen. Die Belegschaft der größten Diedenhofener Industriebetriebe stand beispielsweise um die Jahrhundertwende zu 30-80% aus italienischen Arbeitskräften. Ein ähnliches Bild ergab sich an anderen lothringischen Industriestandorten, diesseits wie jenseits der deutsch-französischen Grenze. In den Industriegemeinden Deutsch-Lothringens betrug der italienische Anteil an der Gesamtbevölkerung unmittelbar vor dem Krieg schätzungsweise durchschnittlich 20-30%. Für die beiden lothringischen Industriebecken um Brière und Longwy, jetzt hier in dem Bereich, das heißt auf der französischen Seite der Grenze, werden im gleichen Zeitraum zum Teil durchschnittliche Italieneranteile von 60-70% der Gesamteinwohnerzahl bezeugt. In dem nahe Brière gelegenen Ogoué handelt es sich im Jahre 1930 bei 62 von 100 Einwohnern Italiener. Und bereits 2 Jahre zuvor standen von 1.700 am Orte beschäftigten Bergleuten 1550 aus Italien, das sind über 90%. Auch im luxemburgischen Bassin-Minier sowie im Industriegebiet an der mittleren Saar wuchs die Zahl der Italiener kräftig an. Bereits Mitte der 1870er Jahre existierte eine kleine italienische Gemeinde in Esch, also in Luxemburg. Vereinzelt dürften die ersten Italiener jedoch schon in den 1860er Jahren aufgetreten sein, indem sie allem Anschein nach vom Lothringer Erzbecken aus, wo früher als in Luxemburg mit dem Minette-Erzabbau begonnen worden war, über die Grenze wechselten. Ihre Zahl stieg bis ins Jahr 1910 auf über 3000 ständig anwesende Personen an, was einem Fünftel, also etwa 20% der Gesamteinwohnerzahl entsprach. Der entscheidende quantitative Entwicklungssprung erfolgte dabei im Zeitraum zwischen 1895 und 1900. Hierfür dürfte neben dem stetig steigenden Arbeitskräftebedarf der expandierenden Montanindustrie in einem gewissen Rahmen zusätzlich verantwortlich gewesen sein, dass nach dem Attentat, welches der italienische Anarchist Caserio am 25. Juni 1894 in Lyon auf den Präsidenten der Französischen Republik Carnot verübte, sich die italienischen Gastarbeiter in den französischen Industrierevieren einer besonders fremden, feindlichen Atmosphäre ausgesetzt sahen und infolgedessen von West-Lothringen her nun verstärkt das luxemburgische Staatsgebiet frequentierten. Obwohl weder in Deutsch-Lothringen noch an der Saar, an den französischen Teilen Lothringens bzw. Luxemburg quantitativ vergleichbares Arbeitskräftedefizit bestand, profitierten offensichtlich auch die Industrien dieser beiden Regionen in Form eines anwachsenden Zusprungs italienischer Arbeiter im Kontext des eigenen Wirtschaftswachstums vom auslösenden Moment des akut xenophoben Klimas im Nachbarland. Die vehemente italienische Zuwanderung an die Saar begann ebenfalls ab der Mitte der 1890er Jahre. Zum Jahresende 1905 weilten bereits über 2000 Italiener in Weißerbrücken, deren Zahl sich bis zum Dezember des Jahres 1909 nochmals verdreifachte auf 6000 Italiener und damit ein Niveau erreichte, das bis 1914 gehalten werden konnte. Die Jahre 1906 und 1907 markierten die Spitzen der italienischen Vorkriegswanderung in den Saarkreis, als im Jahresverlauf je zwischen 5.000 und 5.400 Italiener zuwanderten, sowie zwischen 3.700 und 4.000 von ihnen den Kreis wieder verließen. Diese Kontingente scherten dem Saarbrücker Kreis also einen Migrationsüberschuss von ca. 1.400 Personen im Jahre 1906, bzw. einen Migrationsüberschuss von etwa 1.300 Personen im Jahre 1907, alleine durch italienische Fernzuwanderer. Der Kriegsausbruch im Jahre 1914 und der italienische Kriegseintritt im Februar 1915 bedeuteten einen brutalen Einschnitt für die Präsenz der italienischen Gastarbeiter in allen drei Teilregionen. Dem deutschen Kriegseintritt folgte eine panikartige Heimreisewelle der Italiener aus den grenznahen Industriegebieten der Saarlux-Region. Obwohl zu Kriegsbeginn keine unmittelbare Notwendigkeit zum Wegzug bestand, da Italien bis 1914 in dem Konflikt formell neutral blieb. Allerdings drängten die französischen Behörden, wohl aufgrund der außenpolitischen deutsch-italienischen Allianz durch die Verträge von 1882 bzw. 1912 und wegen des drohenden deutsch-französischen Waffenganges in nächster Nähe der grenznahen Industrieansiedlungen, die Italiener zum Verlassen des Landes. Die Italiener vor Ort ergriffen spätestens angesichts des deutschen Einmarsches in Luxemburg die Flucht, was seitens der italienischen Behörden durch die Organisation von Bahntransport in die Heimat unterstützt und in geordnete Bahnen gelenkt wurde. Während am Jahresende 1913 6.600 Italiener im Kreis Saarbrücken gezählt wurden, verblieben dort trotz der relativen Grenzferne, die Kriegsschauplätze waren etwa 100 Kilometer entfernt, im Dezember 1914 gerade noch 200 italienische Staatsbürger. Mit der deutschen Invasion Luxemburgs verließen 18.000 Italiener das Großherzogtum in Richtung Heimat. Vor diesen Ereignissen bildeten italienische Arbeiter wesentliche Teile der Industriebelegschaften. Vor allem in den eisenschaffenden und eisenverarbeitenden Industriebetrieben waren Italiener als ungelernte Arbeitskräfte begehrt. Dies trifft in verschärftem Maße auf den Saarraum zu. Die Italiener in Kreis Saarbrücken wurden nahezu ausschließlich in der Hüttenindustrie beschäftigt. Wenige von ihnen verdingten sich als Knechte oder Mägde in der Landwirtschaft. Der preußische Staatsbergbau, also Kohlebergbau, im Saargebiet, beschäftigte bis 1914 keine italienischen Arbeitskräfte, mit Ausnahme eines kurzen Intermezzos zwischen 1907 und 1909. Die Bergbaugesellschaft, um welche die nette Erzlagerstätten im Moselraum entschlossen, griffen dagegen massiv auf italienische Arbeiter zurück, sodass beispielsweise im französischen Uruguay der Abbau der Eisenerze fast ausschließlich von Italienern geleistet wurde. Ebenso uneinheitlich wie die Einsatzwerte der Italiener in den drei Kernregionen, so signifikant waren die Unterschiede zwischen den italienischen Wanderergruppen in Lothringen, Luxemburg und an der Saar hinsichtlich ihrer regionalen Herkunft. Zwar stellten die nördlichen Regionen Lombardei, Venetien, Piemont, Emilia-Romagna, Ligurien, Friaul und das österreichische Trentino zusammen in allen Gebieten des Untersuchungsraumes jeweils umfangreichste Zuzugskontingente. Und ebenso blieb der Wanderungsaustausch mit dem süditalienischen Mezzogiorno bis nach 1945 allgemein völlig irrelevant. Dennoch verfügten die einzelnen Industrierevere über durchaus spezifische Rekrutierungsgebiete in Italien. In Diedenhofen und Esch wurde neben dem norditalienischen Zuzug spätestens ab der Jahrhundertwende eine nicht unwesentliche Arbeitsmigration aus Mittelitalien wirksam, während in Malstadt-Burbach fast ausschließlich Norditaliener anzutreffen waren. Etwa ein Fünftel der Italiener, die sich nach Gründung der Karlshütte in Diedenhofen anmeldeten, kamen aus den mittelitalienischen Regionen Marke und vor allem aus Latium. Italiener aus den Marke spielten auch in Esch eine bedeutende Rolle. Herausragend und ohne Äquivalent war in der südluxemburgischen Kommune allerdings der Wanderungsbeitrag der umbrischen Provinz Perugia, einer zentralitalienischen Region, welche spätestens ab 1900 und wieder nach dem Kriege den ersten Rang in der Zuwanderung nach Esch einnahm. Umbrien entsandte aber zumindest bis 1914 weder nach Malstadt-Burbach noch nach Diedenhofen, im Gegensatz zu Esch, ein nennenswertes Arbeitskräftekontingent. Diese intensive Zuzugsmobilität aus Umbrien und aus den Marke kann die Gemeinde Esch aber erst mit einer zweiten italienischen Immigrationswelle erfasst haben. Denn die Volkszählung des Jahres 1890 weist diese Kontingente noch nicht aus, sondern belegt im Gegenteil, dass in der Frühphase der italienischen Zuwanderung hauptsächlich Norditaliener an die Alzette gekommen waren. Dabei fällt der bedeutende Anteil von Italienern mit österreichischer Staatsbürgerschaft auf. Knüpfte die moderne italienische Zuwanderung des Industriezeitalters nach Luxemburg zu Beginn etwa an solchen Austauschbeziehungen an, welche im 18. Jahrhundert während der gemeinsamen Zugehörigkeit des Trentino und Luxemburgs zum Habsburgerreich aufgebaut worden waren. Der bisherige Forschungsstand lässt hier nur die Formulierung von Hypothesen zu. Neue luxemburgische Studien geben beispielsweise auch auf eine Zuzugskontinuität italienischer Bauarbeiter, speziell von Maurern und Zimmerleuten ab, von der Ära der Bourbonschen Festungsbauten bis in die Industrialisierungsphase, speziell aus dem Trentino. Was nach der Jahrhundertwende die Regionen Umbrien und Marke für den Ort Esch bedeuteten, das waren die Regionen Marke und Abruzzen für seinen direkten westlichen Nachbarn Differdingen, sowie die Regionen Umbrien und Abruzzen für seinen unmittelbaren östlichen Nachbarn Büdelingen. Der mittelitalienische Zusprung von Arbeitskräften übertraf in diesen beiden Gemeinden prozentual sogar die Immigration aus Norditalien, die hier, wie auch in Esch, vornehmlich auf den Zuzug aus der Lombardei und aus Venetien beruhte. Es scheint, als hätten nicht nur die drei Teilregionen Saar, Lothringen, Luxemburg, sondern darin wiederum jede einzelne Industriegemeinde einen spezifischen Bevölkerungsaustausch mit einem bevorzugten oder mit bevorzugten Korrespondenzregionen in Italien unterhalten. Diese in gewisser Weise bilateralen Austauschbeziehungen kamen hinsichtlich anderer Nationalitäten nicht in dem Maße zustande, wie dies bei der Betrachtung der italienischen Wanderungsbewegungen deutlich wird. Ein wesentliches Charakteristikum der italienischen Wanderarbeiter in der mitteleuropäischen Industrieregion von Nordlothringen, Südluxemburg und dem Saargebiet war also deren Neigung, recht beharrlich diejenigen Etappen anzusteuern, welche seitens ihrer Landsmannschaft bereits aufgeschlossen worden war. Das Wanderungsverhalten der Italiener war in diesem Zusammenhang offensichtlich noch stärker als das anderer Wanderungsgruppen auf die Dorfgemeinschaft bzw. auf andere verhältnismäßig kleinräumliche Sozialzusammenhänge in der Herkunftsregion hin orientiert. Wie insgesamt die Identifikation mit dem Herkunftsdorf bzw. der engeren Herkunftsregion von Italienern wesentlich länger aufrechterhalten wurde als durch andere Landsmannschaften oder Nationalitäten. Dies äußerte sich nicht zuletzt darin, dass eine Vielzahl italienischer Arbeiter in den Saarlouis-Industrien regelmäßig und über längere Zeiträume hinweg einen Großteil ihres Lohnes nach Hause schickten, sodass zeitgenössische Chronisten vermerken, ich zitiere, die Région entière, Parma, Reggio-Emilia etc., vive des Épargnes que les émigrés leur envoient de l'étranger. Also übersetzt, die Innenregionen Parma, Reggio-Emilia und so weiter leben von den Ersparnissen, die ihnen die Immigranten aus dem Ausland zuschicken. Die im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert oftmals beklagte Unstetheit italienischer Arbeitskräfte dürfte daher keineswegs jeglicher Systematik entbehrt haben. Vielmehr ist es als Forschungsdesiderat zu bezeichnen, dass die regionalen Ansiedlungsnetze italienischer Landsmannschaften innerhalb des von Staatsgrenzen durchzogenen Saarlouis-Raumes bisher noch nicht herausgearbeitet wurden. Bereits die zeitgenössischen Behörden der Zuzugsgebiete hatten erhebliche Schwierigkeiten, der italienischen Migranten habhaft zu werden, die sich geschickt und ausgesprochen effektiv diversen Verwaltungszwängen zu entziehen wussten, indem sie sehr flexibel grenzüberschreitend agierten. Ich zitiere nochmal, französischer Verwaltungsbericht. Il suffisait qu'il ne puisse trouver à se loger de façon assez économique, que des camarades les attirent ailleurs, ou que le prix de justice ou considéré comme agitateur anarchiste, il a maille à partir avec la police. Il passait alors clandestinement la frontière, toute proche et peu gardée, sans attendre d'être arrêté ou expulsé. Das heißt in etwa, sofern sie keinen billigen Wohnraum fanden oder ihre Bekannten sie woanders entlockten oder eben Schwierigkeiten mit der Polizei aufbraten, wurde einfach klammheimlich die Grenze überschritten, die sehr nah war, wenig bewacht war und ohne dass man die Ausweisung abwartete. Sondern man nutzte einfach die spezifische Grenzraumsituation, um in anderes Staatsgebiet zu wechseln und für die Behörden nicht mehr greifbar zu sein. Die Staatsgrenzen im industrialisierten Grenzraum bestimmen sowohl den Aktionsradius der zeitgenössischen Verfolgungsorgane als auch der nachfolgenden Historikergenerationen. Das Netzwerk von Wanderungsstationen, welches die einzelnen, stark in heimatlichen Regionalstrukturen verwurzelten Italienergruppen aufbauten, erstreckte sich dagegen über die Grenzen hinweg und bot dem Einzelnen zahlreiche Wahl- und Ausweichmöglichkeiten, indem jede italienische Regionalgruppe offenbar eine ganz bestimmte Reihe von Zielorten in der Industrialisierungszone bevorzugt frequentierte. Was bedeutete dies aus der Perspektive der drei Untersuchungsorte? Mannstadt-Urbach wurde im Gegensatz zu Diedenhofen und Echt seitens der Mittelitaliener, wie schon gesagt, nicht angesteuert. Außerdem lagen die Herkunftsschwerpunkte der Norditaliener in der Saarhüttenstadt zum Teil in anderen Provinzen als in den beiden Vergleichsgemeinden. Aus der Lombardei und aus Venetien rekrutierten alle drei Industriegemeinden die Mehrzahl ihrer norditalienischen Wanderarbeiter. Die lombardischen Provinzen, darunter vor allem Bergamo und Como, scheinen jedoch für Echt, anders als für Mannstadt-Urbach und Diedenhofen, erst langsam an Bedeutung gewonnen zu haben. Ebenso wie das Trentino seine anfängliche starke Position im Escher Wanderungsgeschehen schnell einbüßte. Mannstadt-Urbach in seiner Fixierung auf Norditalien konnte eine nicht unbedeutende Arbeiterzahl aus den friaulischen Provinzen Gorizia und Pordenone gewinnen, während eine Immigration aus dieser Region in Esch und Diedenhofen nahezu ausblieb. Andererseits gab es in Mannstadt-Urbach wie in Diedenhofen nennenswerte, in Esch aber weniger relevante Zuzugskontingente aus der Emilia-Romagna. Während sowohl in Mannstadt-Urbach als auch in Esch zahlreiche Piemontesi zu finden waren, deren Prozent sich in Diedenhofen wiederum bescheidener Ausnahme. Woher kam dies? Eine gewisse Grunddisposition im Wanderungsverhalten der Italiener ergab sich aufgrund der Existenz zweier großer Anzugsrouten. Die eine führte ausgehend vom lombardischen Chiasso auf dem Bahnwege durch die Schweiz, dann über Basel und Straßburg in den Saarlouis-Raum. Und zwar vorzugsweise über den Metzer Bahnhof, in den Jahren ab 1900, aber auch häufig mit Saarbrücken als vorläufiger Endstation. Die zweite Route begann mit einer Überfahrt vom Riviera-Hafen Livorno nach Marseille, führte von dort über Lyon und Dijon weiter in die nordfranzösischen, belgischen, nördlich von Nancy gelegenen westlothringischen Industriereviere von Brie und Lomi. Beide Trassen trennte auf Höhe der mitteleuropäischen Industriezone die deutsch-französische Grenze. Es ist leicht einzusehen, weshalb gerade in den französischen Industriereviere westlothringens und an einigen Industriestandorten des frankophilen Luxemburg ein relativer Überhang an Arbeitskräften aus Zentralitalien zustande kam, wenn man sich die geografische Nähe der mittelitalienischen Rekrutierungsgebiete zum Emigrationswaffen Livorno vergegenwärtigt, welcher den Ausgangspunkt der westlichen Frankreichroute bildet. Die Vorrangstellung der Norditaliener in Hauptstadt Röber lässt sich in analoger Weise auf die günstige Lage der Hüttenstadt und der östlichen Chiasso-Trasse zurückführen. Andererseits setzte zum Beispiel die Anwerbungspolitik der Société Secours de Fonderie de Pont-à-Mousson, das war ein maßgebliches Hüttenwerk im Becken von Brie, nach der Jahrhundertwende in Chiasso an. Die Gesellschaft eröffnete dort im Jahre 1902 ein Einstellungsbüro für italienische Arbeiter, da der bestehende Zustrom von Arbeitskräften den Arbeitskräftebedarf der westlothringischen Betriebe offenbar nicht zu befriedigen vermochte. Die ostfranzösischen Werber operierten von der Lombardei aus, allerdings nicht nur in Norditalien, sondern gingen auf ihrer Suche nach Hütten- und Minenarbeitern auch in die Städte und Dörfer der Emilia-Romagna, der Marche und anderer mittelitalienischer Regionen. Für die französischen Industrien an der Grenze bestand eine besondere Zwangslage, da erstens ihr eigenes Hinterland nicht genügend gewerbliche Lohnarbeiter freisetzte und zweitens aufgrund der Verkehrslage die französischen als auch die deutschen Nachbarreviere die existenten Fernzuwanderungsströme weitestgehend absorbierten. Ein Großteil der infolgedessen gezielt angeworbenen Arbeitskräfte blieb jedoch weiterhin auf der langen Bahnreise in den elsässischen, lothringischen oder preußischen Fertigungszentren hängen bzw. wurde unterwegs abgeworben. Zeitweise erreichte nicht einmal jeder zweite der von Agenturen vermittelten italienischen Industriearbeiter seinen ostfranzösischen Bestimmungsort. In Phasen akuten Arbeitskräftemangels muss angesichts dieser Zahlen in Bezug auf die Italienerzüge unter Umständen sogar von einer regelrechten Arbeitskräftepiraterie, sozusagen von einem Bermuda-Dreieck zwischen Alzette, Mosel und Saar ausgegangen werden, zumal die deutsch-lothringischen und saarländischen Hüttenwerke vor 1914 auf dem Apennin selbst nicht aktiv wurden, haben sie also den Franzosen überlassen. Ohne die allgemeine grenzübergreifende Mobilität, in der die dargelegte Italienerwanderung eine gewisse Sonderstellung einnahm, hätte die Saarlux-Industrie keinesfalls ihre expansive Dynamik entfalten können. Die Bemühungen, billige italienische Arbeitskräfte anzuheuern, sprechen hier eine eigene Sprache. Kommt zum Teil 3, die Haltung der Verwaltung und Öffentlichkeit im Kontext des Handlungsgeschehens. Wie war nun aber die Reaktion der verschiedenen, durchweg nationalstaatlich orientierten Verwaltungen und der Öffentlichkeit auf die genannten sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungen im Kontext des Wanderungsgeschehens im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert? Denn mit dem anhaltenden Zuzug und Städtewachstum änderten sich die gesellschaftlichen Lebenszusammenhänge einer ganzen Großregion. Zu erwähnen ist, dass sich neben der Berufsstruktur sowohl an der Saar als auch in Lothringen und Luxemburg, wenn auch mit unterschiedlichen Vorzeichen, die Konfessionsverhältnisse grundlegend wandelten. Das heißt, im Saarrevier, im Bereich von Saarbrücken, war eigentlich protestantisch bis zur Industrialisierung des Nordsaarlandes fast 100% katholisch. Und durch die Wanderungsbewegung kam es zumindest zu einem Patt der Konfessionsverhältnisse. Umgekehrt waren Luxemburg und Lothringen durchweg katholisch mit einer etwa 2%igen jüdischen Minderheit. Und diese jüdische Minderheit wird dann sehr schnell mit einer etwa bis zu 15-20%igen protestantischen Minderheit, von einer solchen Minderheit praktisch abgelöst in der Minderheitenfunktion, wodurch zu ganz besonderen Alltagserfahrungen einfach kommt, plötzlich eine andere Konfession, ein anderer kultureller Hintergrund. Es kam zu einer Umschichtung der Besitzverhältnisse in den Gemeinden. Die Wohnkultur änderte sich radikal. Ich zähle nur einige Beispiele auf. An die Stelle von Eigenheimbesitz trat trotz sozialpolitischer Gegenkonzepte die Mietwohnung als Standarddomizil. Kurz gesagt, das gesamte Werte-, Normen- und Alltagsgefüge war in einer langen, aber heftigen Umbruchphase begriffen und dies in einem militärstrategisch hochbrisanten Grenzpunkt. Die einzelnen Behörden und darunter insbesondere die Reichslandverwaltung der neu erworbenen Militärkolonie Elsass-Lothringen beobachteten die Wanderungsbewegungen sehr aufmerksam und reagierten ausgesprochen sensibel auf Ansätze sozialer Disharmonien in der jeweiligen eigenen Grenzrichtung. Im Rahmen dessen widmete man Arbeitern eine gesteigerte Aufmerksamkeit im Vergleich zu bürgerlichen Migranten und Ausländern wurde größeres Misstrauen entgegengebracht als Inländern. Besonders sensibel reagierte man auf ausländische Aktivitäten in Grenznähe. In Lothringen trachtete man danach, die Bildung von geschlossenen Franzosenkolonien oder Luxemburger Siedlungen auf reichsdeutschem Gebiet zu unterbinden, um einer nationalen Unterwanderung dieses erst plötzlich erworbenen Territoriums, welche den eigenen Germanisierungsabsichten entgegenstand, vorzubeugen. Höchst unduldsam zeigte man sich im Falle von Streiks durch Ausländer, in denen aufgrund des transnationalen Anspruchs der Sozialdemokratie ein sozialrevolutionäres Potenzial mit einer nationalpolitisch gefährlichen Komponente gesehen wurde und die man mit sofortiger Inhaftierung, gefolgt von der Ausweisung der Verantwortlichen, ahndete. Dies geschah allerdings, ohne dass jemals auch nur ansatzweise konkret organisatorische Verbindungen zwischen Arbeitsmigranten aus dem Ausland und der deutschen Arbeiterbewegung geknüpft worden wäre. Dazu muss man vielleicht erwähnen, dass in der Gesamtregion die SPD oder überhaupt Sozialdemokratie absolut schwach ausgebildet war und die Arbeiterschaft im Großen und Ganzen nur im Saargebiet in den katholischen Arbeitervereinen konzentriert war. Dennoch wurden Arbeiterstreiks gerade im Grenzraum grundsätzlich und unerbittlich, teils sogar in Kooperation mit den nationalpolitischen Gegenspielern, das heißt mit den Franzosen, polizeilich oder militärisch niedergeschlagen. In der zeitgenössischen öffentlichen Diskussion, die sich anhand von einschlägigen Verwaltungsberichten und Zeitungsartikeln nachvollziehen lässt, wurde das Phänomen der gesteigerten Mobilität im Industriezeitalter, sofern es darum ging, irgendwelche politischen Konsequenzen zu ziehen, durchweg als Ausländerproblem behandelt, obwohl sich der Wanderungsaustausch stets vorrangig im kleinräumlichen Rahmen abspielte. Das heißt, dass die bedeutendsten Bevölkerungsumschichtungen vorrangig in der eigenen Nachbarschaft und keineswegs mehrheitlich mit dem Ausland zustande kamen. Die Italiener waren ein Sonderfall. Symptomatisch hierfür war die Tendenz zur Unterschätzung der Wanderungsbereitschaft des eigenen Staatsvolkes bei gleichzeitiger Überschätzung der Gefahr einer nationalen Überfremdung. Beispielsweise hielten die Staatsorgane an der Saar die Land-Stadt-Wanderung aus dem Hunsrück und der Eifel in das Saarrevier zeitweilig für kaum relevant und glaubten weder an eine Gefährdung des landwirtschaftlichen Arbeitskräftepotenzials in diesen Regionen, also in der Eifel oder Hunsrück, noch wurde die Vehemenz der Bevölkerungsagglomerationen in der unmittelbaren Industriezone hinreichend wahrgenommen. Es gibt also Berichte, in denen steht, keine signifikanten Abwanderungsbewegungen und keine Ausbildung von urbanen Sendern im Saarrevier, was in der Realität überhaupt nicht übereinstimmt. Das Eigenengagement des preußischen Staates in der Montanindustrie, das heißt im Kohlenbergbau, mit seinen spezifischen Rekrutierungsmustern und siedlungspolitischen Rahmenbedingungen, dürfte den Blick für die andersartige Situation in den benachbarten Hüttenstädten etwas getrübt haben. Es sieht also so aus, dass der preußische Staat den gesamten Steinkohlenbergbau an der Saar kontrolliert, gezielt einen Prämienhausbau als sozialpolitische Maßnahmen fördert und vielleicht, das war meine Vermutung, ist meine These, sich dadurch für sie ein verzerrtes Bild ergibt, weil eben die Ansiedlungsorte der Bergarbeiter relativ dezentral liegen, über das gesamte Kohlenrevier verteilt, entgeht eigentlich der Blick zu den großen Mittelstandorten, Neunkirchen, Dillingen, Saarbrücken, wo es eben doch zu einer Ausbildung von urbanen Strukturen richtigen großen Organisationsfeldern kommt. Andererseits wurde sowohl in der preußischen Rheinprovinz als auch im Reichsland Elsass-Lothringen ein überaus großer Verwaltungsaufwand betrieben, um eventuelle polnische Immigrationsbewegungen in die südwestdeutsche Industrieregion zu kontrollieren, obwohl deren Wanderungsbeitrag minimal war. Das Verwaltungsschriftgut mit Vorschriften zur Kontrolle der polnischen Wanderungsbewegungen oder der osteuropäischen Zuwanderung ist immens. Und wenn man dann die Statistiken liest, wie viele Osteuropäer oder Polen überhaupt in der Region ansässig waren, dann ist man ziemlich erstaunt. Im Kreis Saarbrücken fanden sich um 1900 nie mehr als 10 Polen. Dieser Wahrnehmungshorizont war dezidiert bürgerlicher Art. Wie die politischen Entscheidungsträger ausschließlich den großteils zugereisten, nicht einheimischen Bürgertum zuzurechnen waren. Denn während die Zeitungen und Verwaltungsenquetten im Zusammenhang mit dem Wanderungsgeschehen ständig nationalpolitisch relevante Eventualitäten erörterten und daneben ganz entschieden Moral und Sitte der mobilen Bevölkerungsteile anmahnten, gab sich die eigene unterschiedliche Bevölkerung offenbar zumindest so lange unbeeindruckt und ohne jede Protestneigung gegenüber den Fremdarbeiterkontingenten, bis ihre eigenen Arbeitsplätze, das heißt ihre eigene Existenzgrundlage, konkret gefährdet war. Sieht also so aus, die obere Verwaltung in Berlin fragt ständig nach, wie sieht es aus mit Unruhen, Arbeiterunruhen gegen Ausländer, gegen Fremdarbeiter? Nichts. Erst dann stimmt sie in den xenophoben Tenor ein, als diese Existenzgrundlage gefährdet war. Übergriffe auf Fremdarbeiter sind folglich auch nur äußerst selten bezeugt und betrafen, soweit ich dies ermitteln konnte, nur die Italiener, die sich als einzige Landesmannschaft innerhalb der Region in einer relativ ausgegrenzten Situation befanden. Die Italiener finden sich eben in einer Art Ghetto in den einzelnen Städten, sind sehr mobil, sprechen ihre eigene Sprache, pflegen die eigene Kultur, unterstützt von zum Beispiel dem Operator Melli und so weiter und sind in einer Ausgrenzungssituation. Die Sittlichkeitskritik betraf die inländische Arbeiterbevölkerung ohnehin gleichermaßen wie die Fremden und Fremden, wenngleich im genannten Schriftgut diesbezüglich expressis verbis in erster Linie eben von Fremden die Rede war, die angeblich auf die eigene Einwohnerschaft negativ einwirken. Es fällt auf, dass in der öffentlichen Auseinandersetzung mit dem Wanderungsgeschehen zumeist die Begrifflichkeit des Fremden verwandt wurde, womit aus der regionalen Perspektive heraus neben den Ausländern auch zugewanderte Westfalen oder Arbeiter aus dem Berliner Raum, das heißt eben bei den Westfalen oder Berlinern eigene Staatsbürger bezeichnet wurden, während Migranten aus der näheren Rekrutierungszone, selbst wenn sie eine andere Staatsangehörigkeit besaßen, also Belgier, Luxemburger, Franzosen, anscheinend häufig implizit nicht unter diese Konnotation fielen. Ein behördliches Vorgehen im Kontext der Migrationen konnte allerdings ausschließlich gegen Ausländer erfolgen. Wahrnehmbare soziale Vernetzungsvorgänge, mentale Identitätsfindungsprozesse sowie nationale Abgrenzungsmechanismen überlagerten sich offenbar in der Grenzregion. Die Verantwortlichen befanden sich im Zusammenhang mit den Wanderungsbewegungen in einem Zwiespalt. Zum einen machte der industrielle und der landwirtschaftliche Arbeitskräftebedarf den Einsatz von auswärtigen und damit auch ausländischen Personen ungängig. Zum anderen sah man durch die damit verbundenen Bevölkerungsbewegungen permanent die Gefahr einer nationalen und sozialen Überfremdung sowie des Verfalls traditioneller gesellschaftlicher Normen und Werte. Mangels eines umfassenden sozialpolitischen Konzepts vertröstete man sich mit der Vorstellung, die Bevölkerungsmobilität komme mit der Saturierung der Industrie bald zum Erliegen. Angesichts der akuten sozialpolitischen Brisanz der Lage scheute man vereinzelt aber auch nicht vor Kooperationsinitiativen mit den französischen Stellen, das heißt eben mit dem außenpolitischen Gegenspieler, oder dem innenpolitisch zum Teil bekämpften katholischen Klerus zurück. Das spezielle Kulturkampf wurde im Saarland sehr hart ausgetragen. Auf der anderen Seite beginnt man dann um die Jahrhundertwende intensiv mit dem katholischen Klerus zusammenzuarbeiten, speziell im Hinblick auf die Italiener interessanterweise. Man hatte nämlich versucht, am Anfang Italienischkurse für die Polizei anzubieten, weil es verstärkt zu Problemen mit der italienischen zugewanderten Bevölkerung gekommen war. Der italienische Kurs wurde anfangs von einem Gastarbeiter durchgeführt, der ist allerdings nach der ersten Stunde durchgebrannt. Was heißt durchgebrannt? Die ökonomische Situation in Frankreich war für ihn besser, er ist nach Frankreich übergewechselt, für ihn völlig normal, für die preußischen Behörden unerhört. Und das Unerhörte daran war im Besonderen, dass er dann einen freundlichen Brief schrieb an die Polizeiverwaltung und bat per Postanweisung seine ausstehenden Bezüge nach Frankreich zu überweisen. Also ein sehr moderner Italiener, ein europäischer Italiener, trifft praktisch auf die nationalstaatlich orientierten preußischen Behörden. Nachher versucht man sich dann eben mit katholischen Priestern, und zwar deshalb, das ist auch ganz interessant, im Kulturkampf wurde den Katholiken ja vorgeworfen, ultramontan zu sein, die Orientierung auf Italien und so weiter. Und jetzt greift man auf diese Ultramontanen zurück, weil man sagt, die haben doch alle in Rom studiert, da können die uns auch italienisch Unterricht geben. Ich komme zum vierten Teil. Sozialpolitischer Handlungsbedarf und die nationalpolitische Kompensierung desselben. Eines der herausragenden Problemfelder, die sich im Zuge des Wanderungsgeschehens in den expandierenden Industriestädten der Saarlouis-Region in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auftaten, bei der Wohnraumversorgung. Allgemein herrscht akuter Wohnraummangel und die Gefahr des Ausbruchs von Epidemien aufgrund der Überbelegung von Wohnungen und damit verbundener unhygienischer Wohnverhältnisse. Das fortwährende Auftreten von Typhuskrankheiten bis hin zur Pockenepidemie nach der Jahrhundertwende legen ein beredtes Zeugnis von den städtischen Wohnbedingungen im Untersuchungsraum ab. So zum Beispiel ganz offensichtlich nach einer luxemburgischen Enquete, dass diese Pockenepidemie der Jahre 1906-7 durch Wanderarbeiter, speziell durch italienische Wanderarbeiter im gesamten Raum verbreitet wurde. Aus den zeitgenössischen Dokumenten spricht vor allem Abscheu über die Lebensumstände der fluktuierenden Arbeiterbevölkerung. Die Kritik an den Behausungen der Ausländer äußerte sich in besonders blumigen Schilderungen. Strukturell wurde in erster Linie das Kost- und Schlafgängerwesen der Fremdarbeiter im Allgemeinen als problematisch empfunden. Restriktive Polizeiverordnungen und staatliche Versuche, ein stärkeres betriebliches Wohnungsbauengagement zu erzwingen, scheiterten angesichts der schnell steigenden Wohnraumnachfrage, ebenso wie Konzepte zur Förderung des Schlafhausbaus an den Hüttenstandorten in den drei Perlenregionen. Das Bestreben übergeordneter staatlicher Stellen, den Wohnungsbau in kommunaler Regie voranzutreiben, verschaffte dem Problem ebenfalls keine wesentliche Abhilfe. Die lokalen Entscheidungsträger der Region entzogen sich der gesundheitspolitischen Verantwortung unter Verweis auf die staatliche Aufsicht über das Gesundheitswesen und unter Rücksicht auf ihre eigene budgetäre Situation. Der Staat besaß gegenüber den Gemeinden keine Zwangsmittel, sondern konnte die Kommunen aufgrund fehlender Kompetenzen ausschließlich durch die Bereitstellung von Förderungsmitteln zum Wohnungsbau anhalten. Die Städte zeigten sich jedoch nicht gewillt, Wohnungsbaumaßnahmen in großen Stil einzuleiten, sondern verhielten sich auffallend ignorant gegenüber den offensichtlichen Missständen, weigerten sich eine kommunale Wohnungsaufsicht einzurichten, gegenüber zu Großstädten, wie zum Beispiel Straßburg, und begnügten sich mit Hinweisen auf die Verantwortung der Industrie für die Unterbringung ihrer Arbeitskräfte. Lokale Grundbesitzerinteressen innerhalb der Stadtparlamente spielten dabei eine entscheidende Rolle. Der Wohnungsmarkt wurde im Wesentlichen liberalen Regelungskonzepten überlassen. Einer der wenigen strukturpolitisch motivierten Ansätze der deutschen Staatsbehörden im unmittelbaren Kontext des Wanderungsgeschehens war kein Erfolg beschieden, weil die Kommunen und der Fiskus eine unterschiedliche Stoßrichtung verfolgten. Ausschließlich kurzfristig wirksame Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen waren die Gemeinden bereit zu finanzieren. Falls aufgrund wirtschaftlicher Einbrüche Massenarbeitslosigkeiten anstanden oder falls es eine Massenverelendung der ortsansässigen Arbeiterbevölkerung vorzubeugen gab. Gerade in Nachbarschaft diverser Staatsgrenzen bot sich der Rückzug auf eine gemeinsame, nationalpolitisch motivierte Ausweichtaktik seitens der staatlichen und kommunalen Entscheidungsträger im Untersuchungsraum an. Ein Konsens zur Verwirklichung aktiver sozialpolitischer Maßnahmen wie dem kommunalen Wohnungsbau musste speziell hier deshalb nicht unbedingt erzielt werden, weil die Grenzlage sowohl eine Schuldzuweisung für akute Missstände an die ausländischen Migranten nahelegte, als auch die Möglichkeit bot, durch Abschiebungsmaßnahmen den Eindruck zu erwecken, die sozialen Probleme in Person der Ausländer gegebenenfalls über die Grenze zurückweisen zu können. Diese Strategie wurde durch die Tatsache begünstigt, dass im Gegensatz zum rheinisch-westfälischen Industriegebiet die Mehrzahl der Einwohnerschaft der hiesigen urbanen industriellen Agglomerationen dem näheren Umland entstammte, zudem nur verhältnismäßig wenige Fremdarbeiter aus anderen reichsdeutschen Gebieten zugereist waren und die Fremdarbeiter somit relativ leicht mit den Ausländern identifiziert werden konnten. Umfangreichere Teile der auswärtigen Industriearbeiterschaft von Rhein und Ruhr, so auch viele Nationalpolen aus den preußischen Ostprovinzen, besaßen die deutsche Staatsangehörigkeit, obwohl ihre Rekrutierungsgebiete ungleich weiter als diejenigen der Migranten im Saarlouis-Raum von der Industriezone entfernt lagen, sodass eine Abschiebung rechtlich nicht ohne weiteres möglich war. Die Ausweisung der zahlreichen russisch- bzw. österreichisch-polnischen Arbeitskräfte im Ruhrgebiet verursachte aufgrund der Ferne der Herkunftsregionen außerdem erhebliche praktische Schwierigkeiten bei der Rückführung dieser, Zitat, lästigen Ausländer, welche wegen der Grenznähe im deutsch-französisch-luxemburgischen Dreiländereck nicht gegeben waren. Also lästiger Ausländer ist der Terminus technicus, der auch in der rechtlichen Richtung verwandt wird. Geradezu prädestiniert für die genannte Politik war daher das kleine Großherzogtum Luxemburg, aber auch die Reichslandverwaltung und die preußischen Staatsbehörden im grenznahen Regierungsbezirk Trier wussten sich dieses Instrumentariums zu bedienen. Die geeignete Angriffsfläche für eine restriktive Ausweisungspolitik boten vor allem die verschiedenen Nischenkulturen, die sich in den Industrieansiedlungen ausgebildet hatten. Die wilden Ehen, die Prostituierten und Zuhälter die Arbeitslosen und die Kriminellen. Wie schon hinsichtlich der Meldegesetzgebung, das heißt bezüglich der Maßnahmen zur Erfassung der flottanten Arbeiterbevölkerung, orientierten sich die Landesregierungen von Luxemburg und Elsass-Lothringen zur Handhabung der Ausländerpolitik, das heißt in Fragen der Abschiebung unerwünschter mobiler Bevölkerungsteile, weitgehend nach preußischem Vorbild, das auch Beispielcharakter für die Gesetzgebung in anderen deutschen Einzelstaaten besaß. Die Ausweisungspraxis in den beteiligten Einzelstaaten wies daher kaum Unterschiede auf. Bilaterale Auslieferungsverträge, auch zwischen den gegeneinander hochrüstenden Regierungen, sorgten für einen reibungslosen Ablauf der Abschiebeaktionen. Der regionalen Entwicklung, die sich in einer weitreichenden wirtschaftlichen und sozialen Verflechtung niederschlug, wurde seitens der Behörden in keiner Weise Rechnung getragen. Ich fasse im Sinne der aktuellen Studienwoche knapp zusammen. Im Migrationskontext zeigt sich bezüglich des Reichslandes Elsass-Lothringen und darin vor allem hinsichtlich des Bezirks Lothringen ein Nebeneinander zweier recht widersprüchlicher Charakteristika. Die 1870-71 von Deutschland annektierte Provinz wurde von politischer und administrativer Seite her in erster Linie als nationale Bastion hinter einer westwärts verschobenen Militärgrenze verstanden. Das Reichsland bildete zugleich aber im ökonomischen, sozialen sowie dem hier nicht näher erörterten technischen Sektor eine wichtige Austauschzone zwischen dem germanophonen und frankophonen Einflussbereich, welche die strukturelle Annäherung der beiden rivalisierenden Nationalstaaten im Zuge der Industrialisierung deutlich werden lässt und damit auch als kultureller Vermittler zwischen den beiden europäischen Mächten wirkte. Elsass-Lothringen war dabei ein Bestandteil eines letztlich multinationalen, von Grenzen durchzogenen Wirtschafts- und Sozialraumes mit vielversprechenden strukturellen Gemeinsamkeiten. Im Sommer 1914 wurde allerdings die stets latent vorhandene abgrenzende Funktion dieser Grenzen auf grausame Weise wirksam und erstickte schlagartig die strukturellen Ansätze zur Ausbildung eines Vermittlungsraumes in der Berührungszone der mitteleuropäischen Staaten. Zwei Weltkriege mussten vergehen, bis diese Montanregion zur Keimzelle der heutigen europäischen Gemeinschaft wurde, in deren Politik nicht umsonst der Förderung regionaler Entwicklung ein hoher Stellenwert zukommt. Dieses Referat, das so klar aufgebaut war und dessen Ergebnisse so präzise formuliert worden sind, dass ich das jetzt nicht wiederholen muss. Gesagt worden und ich brauche auch nicht viel Zeit darauf zu verwenden, dieses Referat zu rühmen. Es hat, denke ich, jeder erkannt, dass hier doch in sehr substanzieller Weise und mit einem sehr, luciden durchgeführten sozialgeschichtlichen Ansatz Erkenntnisse zutage gefördert worden sind, die bisher in dieser Weise, also die Erkenntnis, dass gerade in der Zeit nationaler Hochspannung und nationalistischer Aktivitäten hier sich im alltäglichen Leben eines großen Teils der Bevölkerung ein solcher multinationaler Wirtschafts- und Sozialraum entwickelt, dass also dieses doch neue Ergebnisse sind. Und es dürfte vielleicht auch für die meisten neu gewesen sein, dass, was Sie ja sehr weit ausgeführt haben, auch ein Kapitel italienischer Sozialgeschichte plötzlich an einem Punkt auftaucht, wo man das nicht unbedingt erwartet. Herr Dr. Bancoli wird es nicht überrascht haben, weil er war Generalkonsul in Metz und hat dieses Jahr nun also sehr genau auch noch in den späten, das sind ja auch also hier dann Nachwirkungen noch bis in unsere Tage. Also insoweit, glaube ich, dürfen wir dieses als eine wesentliche Bereicherung ansehen. Ich würde gerne jetzt gleich die Diskussion anschließen, nicht eine Pause, die Sie sicher verdient haben, aber ich würde nur eine Pause heute Vormittag machen wollen, damit wir noch ein zweites Referat haben. Und dieses zweite Referat sollte also spätestens 11:15 beginnen. Ja. Also, sodass wir jetzt noch etwas Zeit haben für die Diskussion und ich darf um Wortmeldungen bitten. Ja, Herr Bitter. Vielleicht darf ich Folgendes noch sagen. Die Fragen, die in Italienisch gestellt werden, müsste irgendjemand übersetzen. sonst kann sie es alleine nicht verstehen. Wenn sie nicht verstehen können, können sie nicht mehr antworten. Vielleicht kommen wir aber heute doch dazu, dass wir nun also sowohl als auch von dem Italienisch als Hauptsprache sprechenden Teilnehmern Fragen zu diesem Thema haben. Gestern war es, aber das lag möglicherweise eben an Erkenntnis auch der Sachverhalte, ja mehr eine inneritalienische Diskussion. Auch heute ist der Tag, nicht mehr, wo also dieses sozusagen etwas gemischt wird. Ja. Ja, Sie haben ja mit Recht die multinationale sozialgeschichtliche Identität dieses Raums hervorgehoben und mit mir, vielleicht auch anderen, immer daran, auch den konfessionellen Faktor mit einzubeziehen. Fragen also, wie weit trägt zu der Identität, zu der relativen sozialgeschichtlichen Homogenität dieses Raumes, ob die doch fast überwiegend katholische Konfession war, die wie gesagt Lothringen etwa bei 80% lag und auch durch die Migration aus der Eifelgegend, also in eines rein katholischen Raums innerhalb des Saarlandes, doch dazu führte, dass das Saarland weitestgehend bis auf die Gegend Saarbrücken katholisch war. Also die Frage war nicht neben der sozialgeschichtlichen Verflechtung, ob das gemeinsame konfessionelle Moment ausschlaggebend dafür, dass sich so etwas wie eine gemeinsame Identität herausbilden konnte. Und zweite Frage, weil sie sozusagen lokalgeschichtlich regionalgeschichtlich so gut bewandert sind. Hat sich das auch in den, auf deutscher Seite, in den entsprechenden Reichstagswahlen niedergeschlagen? Es gab einen Wahlkreis, der sehr umstritten war. Das war der Wahlkreis Saarbrücken, wo sozusagen die konfessionelle, das konfessionelle Verhältnis so war, dass Katholiken und Protestanten sich weit gegen die Waage hielt und in der Regel dann auch nationalliberal gewählt hat, aufgrund des konfessionellen Faktors. Vielleicht gibt es da Beziehungen, die Sie in dieser Hinsicht verdeutlichen können. Also zur konfessionellen Identitäts, also zum konfessionellen Identitätsbeitrag muss man unterstreichen, dass es eben die Differenz gibt praktisch zwischen der Konfession der Oberschicht und der Unterschicht. Die Arbeiterschaft ist im Wesentlichen katholisch durchweg. Das gilt für das Reichsland und eben auch für das Saarland. Wobei, ich hatte es kurz angedeutet, eine protestantische Oberschicht zuwandert, die ihre Ausbildung häufig in Berlin oder sonst wo genossen hat, häufig auch aus dem ostelbischen Bereich und so weiter stammen die Regierungspräsidenten, die Kreisdirektoren, also auf dieser Ebene, die Bürgermeister auch, speziell in Saarbrücken. Und dass von daher praktisch auch so eine vertikale Trennung, eine horizontale Trennung innerhalb der Gesellschaft einfach vorhanden war. Das heißt, zu einer stärkeren, ja, dass die Arbeiterschaft eben stärker zusammengefunden hat, im Hinblick praktisch gegen die Obrigkeit. Und natürlich verschärft im Reichsland, wo eben die katholische Bevölkerung plötzlich erstmal eine fremde, meistens preußische Verwaltung vorgesetzt bekommt, in den oberen Etagen zumindest, und eben selbst ein anderes regionales, anderes konfessionelles Verständnis hat. Will ich jetzt unterstreichen. Letzte Frage mit den Wahlen. An sich spielen dann, denke ich, schon andere Faktoren auch mit rein, aber die starke Position der Industriellen. Also zum Beispiel ein Kreis, der wesentlich katholisch war, aber ständig praktisch von protestantischen im Reichstagsabgeordneten repräsentiert worden ist, bei der Kreis St. Wendel-Meisenheim. Und bei der Zeit Wendel-Meisenheim. Meisenheim, gut, aber das ist. Meisenheim ist sehr klein. Weil eben St. Wendel-Bereich auch heute noch praktisch mehrheitlich katholisch, über 90% katholisch. Da spielt eben die Rolle der Industriellen, speziell jetzt hier der industrielle Stumm aus dem Kreis Urteiler, eine ganz starke Rolle, der eben als Berater auch bei Wilhelm II. Eminent starke Position hat. Ähnlichen Kreis Saarbrücken, da setzt sich eben dann die wirtschaftlich starke Familie durch. Auch bei den Reichstagswahlen. Auch bei den Reichstagswahlen. Ja, allgemein gleiche Wahlrechte. Das Zentrum dann eben in den eher ländlichen, das Zentrum kann ich eigentlich nur in den eher ländlichen Kreisen dann durchsetzen. Das Kreis Saarlouis, Kreis 90 Wahlen. Ja, dann machen wir das gleich. Vielleicht geht es dann an die Das geht schon. Geht schon. Zwei. kurze Bemerkungen und eine kleine und kurze Ergänzung. Ja, zuerst ich musste wiederholen, dass jetzt Herr Kolbe gesagt hat, Ihr Referat ist auch einen wichtigen Beitrag zur Geschichte der italienischen Auswanderung. Wir haben davon viel gelernt. Und zweitens, aus Ihrem Referat kommt deutlich heraus, dass vor 1914 ein Prozess der Bildung von, was heute Euroregionen nennen, im Gang war. Und leider hatte die Mythisierung, Sakralisierung des Nationalstaates diesen Prozess gebremst, aufgehalten und verhindert. Und jetzt vielleicht nach diesem traurige historische Erfahrung ist dieser Prozess wieder im Gang und vielleicht könnte man sogar zur Institutionalisierung solcher Regionen kommen. Und dann, wenn Sie gestatten, um in einer vergleichenden Perspektive zu bleiben, nur ein Blick auf die italienische Provinz in Österreich, noch immer im Bereich der Frage der Auswanderung. Und zwar diese Frage auch der Bevölkerungsmobilität, besser gesagt. Was das Trentino betrifft, es gibt hier natürlich eine große Mobilität oder vielleicht nur eine einseitige Mobilität. Und zwar das Trentino ist, so wie schon in Ihrem Referat betont haben, ein Land von Auswanderern. Auswanderern, die auch genau in Richtung dieser Region sich begeben. Aber sonst gibt es, Trentino bekommt praktisch keine neue Bevölkerung. Es gibt nur einen kleinen Bevölkerungsaustausch zwischen benachbarten Südtirol und Trentino, Trier, Trentiner, die dort gehen und im Gegenteil auf Südtirol, die nach Trient kommen und in meisten Fällen in Trient assimiliert werden. Die große Frage betrifft vor allem das Italien, ja, es wurde mir gestern, und es tut mir leid, von einem österreichischen Kollegen, der heute nicht da ist, dass ich aber wirklich ohne böse Absicht manchmal mich auf adriatische Küstenland bezogen habe. Ich werde heute, und er hat gemeint, das adriatische Küstenland ist die Benennung dieses Gebietes in den Jahren 1945. Und so, ich werde heute ganz einfach vom österreichischen Küstenland oder vom Küstenland sprechen. Das ist mir besser. Ja, und ich meine, die Frage der Bevölkerungsmobilität betrifft vor allem dieses Gebiet und vor allem die Stadt Trieste, wo einen riesigen Bevölkerungszuwachs in den Jahrzehnten vor allem zwischen 1860 bis zum 1913 weiter und ununterbrochen weitergeht. Ich möchte nur einen Aspekt dieses Bevölkerungszuwachses betonen, der vielleicht eine große Bedeutung für unsere Tagung hat und der vielleicht auch ein großer Unterschied mit der Lage in Lothringen und Elsass-Lothringen ist. Und zwar die Einwanderung in Richtung Trieste hat eine große Rolle in der Modifizierung des nationalen Gesichts der Stadt. Und zwar die Stadt ist bis 1850 vorwiegend italienisch, aber zur gleichen Zeit ist Trieste die Hauptstadt eines nicht italienischen Kinderlandes. Und so Einwanderer, oder vielleicht besser gesagt, die meisten Einwanderer kommen nicht aus italienischen Gebieten, sondern vor allem aus Slowenien und einige auch aus Kroaten. Wie schon gestern gesagt, die ersten Generationen der Einwanderer wurden assimiliert. Aber wie ein österreichischer Historiker geschrieben hat, kann man vielleicht 1000 Einwanderer verdauen, aber 10.000 nicht. Und so mit der Zeit, wenn der slowenische Strom in Richtung Trieste zu groß wird, werden die Einwanderer nicht assimiliert. und natürlich die Folge dieser Verhältnisse ist eine große Vermehrung der slowenischen Bevölkerung in der Stadt Trieste und die Entstehung und die Weiterentwicklung eines nationalen Konfliktes in der Stadt zwischen dem italienischen und dem slowenischen Teil der Bevölkerung. Die Industrialisierung bedeutet eine Verstärkung des nationalen Konflikts in Trieste. Darf ich da eine Frage ganz kurz anschließen noch? Ist denn von den österreichischen Behörden diese Zuwanderung möglicherweise gerne gesehen worden in Dresden und Slowenien, um die Italiener zu neutralisieren? Ja, das ist eine wichtige Frage. Ich glaube, dass man sollte vielleicht noch weiter und tiefer diese Frage vertiefen. Aber schon damals hatte die italienische Partei in Trieste, die italienische Führungsschicht der österreichischen Regierung vorgeworfen, dass diese Mobilität ein bisschen ein künstliches Phänomen war und dass die österreichische Regierung die Einwanderung in Richtung Trieste aus politisch-nationalen Gründen gefördert hat. Es ist natürlich nicht einfach, diese Frage, weil zum Beispiel es gab eine ganze Menge von Eisenbahnbeamten und sie waren tatsächlich adeler slowenischer Herkunft. Aber natürlich, meine, die offizielle Antwort der österreichischen Verwaltung war, dass in einem gemischtsprachigen Land die Eisenbahnbeamten mussten zweisprachig sein. Und die Zweisprachige war tatsächlich nur bei den slowenischen Kindern, weil die Italiener sich nie dazu übertragen, Slowenisch zu lernen. Und so, ich meine, die Frage ist so nuanciert und kompliziert, dass man kaum bis jetzt eine fundierte Antwort darüber geben kann. Herr Leiner, ist das mehr Ergänzung? Aber ja, ich wollte dazu das nochmal aufgreifen. Zwei Punkte, die Sie angesprochen hatten. Zum einen haben Sie abgehoben auf die frühe Ausbildung einer, wie wir es heute verstehen, von Region, Sanolux, Großen und Ganzen. Ich denke, der Knackpunkt an der Sache ist, warum ist es, oder ich hatte ja am Anfang die These formuliert, es ist eine vorläufig gescheiterte Annäherung der Region im europäischen Sinne. Warum ist es gescheitert? Man muss ganz klar und deutlich sehen, das Bewusstsein war auf der gesamten Breite nicht vorhanden. Das heißt, bei denjenigen, die praktisch diesen strukturellen Prozess vollzogen haben, bei den Migranten, als auch bei der Verwaltung, war mit Sicherheit kein Bewusstsein dafür, dass aus diesen strukturellen Gegebenheiten, aus diesen strukturellen Grundlagen, die in irgendeiner Weise auf eine heutige Euregio hindeuten, politische Konsequenzen gezogen werden könnten oder müssten. Das heißt, es war allgemeiner Konsens, dass man im Endeffekt letztlich doch Deutscher ist oder Franzose oder was weiß ich, vielleicht auch geteilte Identität des Elsass-Lothringers, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls, nationalstaatliches Denken war wohl oben auch. Das heißt, das Bewusstsein war noch lange nicht so weit wie die strukturellen Grundlagen. Und das verdeutlicht vielleicht auch einen Bereich, den Sie am Schluss jetzt angesprochen hatten, die Zweisprachigkeit. Es war lange so, also es blieb auch so nach der deutschen Annexion, dass französische Unternehmer im Reichsland unternehmerisch aktiv waren. Vor allem die Familie Wendel zum Beispiel mit ihren Hüttenwerken. Und nach 1890 gibt es einen Schriftwechsel, in dem deutsche Behörden verlangen, dass Betriebsleiter oder führende Personen auf der Meisterebene in den Unternehmen zweisprachig sein müssen oder zumindest die deutsche Sprache sehr gut beherrschen müssen, mit dem Argument, die deutschen Arbeiter hätten ein Recht darauf, in ihrer Muttersprache angesprochen zu werden. Daraufhin kommt eine Intervention seitens der Berufsgenossenschaft, die sagt, wir sind doch verantwortlich für die Betriebssicherheit. Und die argumentiert damit, die Betriebssicherheit ist nicht gewährleistet, wenn eben die Führungsangestellten praktisch die nationale Sprache nicht sprechen. Wobei natürlich einerseits die Lage vor Ort ganz anders war. Die Italiener konnten sich mit Französisch sehr gut zurechtfinden. Die deutschen Arbeiter hatten damit eigentlich auch keine Probleme. Es wird auch in den Betrieben vor allem noch Dialekt gesprochen. Von daher war das Problem nicht gegeben, aber die Verwaltung weist dann darauf hin, dass es keine Anweisung zur Betriebssicherheit, sondern von nationalpolitischem Interesse, von daher militärisch von Bedeutung. Praktisch als Vorbereitung des vielfach erwarteten Krieges. Danke. Ja, ich würde dann zurücktreten, wenn vielleicht erstmal noch über den ersten Antwort, weil das meist noch bei Herrn Peter wieder anfangen. Können wir gerne machen. Zu dem, was Herr Ara vorgetragen hat, vielleicht noch irgendwie etwas zu dem Komplex Triest und die Frage also der Migration in diesem Bereich, der Assimilierung, Tendenzen? Ja. Ja, zwei Fragen hätte ich, eine kurze technische. Sie haben gesprochen, dass. Sie haben davon gesprochen, dass die Italiener, die in diesem Gebiet gewohnt haben, zum Teil auch aus dem Trentino kamen. Finden sich nun in Ihren Quellen, oder welche Angaben finden sich genau in Ihren Quellen? Ist die Staatsbürgerschaft angegeben? Ist die Region angegeben, wo die herkamen? Wie kann man das so genau trennen? Das wäre das eine. Das zweite, gibt es andere Zuwanderer aus Österreich-Ungarn, die in diesem Bereich tätig geworden sind? Und eine allgemeinere Frage, die sich aber eher an die italienischen Kollegen richtet. Wie war das tatsächlich mit der Auswanderung aus dem Trentino? Die Leute, die aus Emilia, aus Romagna, wo kamen, die konnten leicht nach Livorno oder Chiasso fahren. Die Trentiner mussten doch eine Staatsgrenze überschreiten, um dorthin zu gelangen. Oder sind die über irgendeinen österreichischen Weg gegangen? Und letztes Problem, mich hat sehr interessiert Ihre Gegenüberstellung Fremde und Ausländer. Fremde, hier kommt ein Wir-Bewusstsein zum Tragen. Wir, das sind die, die hier beisammen sind. Die anderen, die Fremden, die sind die, die weiter weg sind. Meine Frage vor allem an die Trentiner Kollegen, gibt es hier auch ein solches Wir-Bewusstsein, dass die Italiener in Trentino und die Italiener jenseits der Grenze, unmittelbar jenseits der Grenze umfasst? Vielleicht zur ersten Frage, die an Herrn Leimer gestellt sind, und dann erstmal noch mehr Sachfragen. Also zu den Zuwanderern aus anderen KMK-Gebieten ist zu sagen, es sind sehr, sehr wenige. Es gibt einige aus Böhmischen, aber wirklich sehr wenige. Also ich hatte auch einen Serben, glaube ich. Also ich hatte natürlich nur eine Stichprobe, aber in den ganzen Sendeln, was relativ groß angelegt war, einen Serben, einen Ungarn, meine ich im Endeffekt, und einen Galizier, aber auch sehr, sehr wenige. Zur Staatsbürgerschaft. Es ist relativ einfach. Ich habe also in diesen Akten ist sowohl angegeben Geburtsort als auch Herkunftsort als auch Staatsangehörigkeit. Interessant ist das Selbstverständnis, das sich bei den Trentinern findet. Also häufig steht unter Staatsangehörigkeit Italiener, Geburtsort und Herkunftsort, allerdings in Trentino, also aus Trento selber oder aus einer der Gemeinden, die sich aus dem Trentino identifizieren lassen. Und der Name eben eindeutig dann italienisch. Aber die Staatsbürgerschaft ist häufig auch angegeben als österreichisch. Mit eben dann dem entsprechenden Herkunftsort oder Geburtsort. Also von daher ist das zu identifizieren. Das ist angegeben. Das war nichts. Ja, möchte vielleicht jemand unmittelbar darauf, wir sind jetzt ja hier so kleiner Preis, dass das tatsächlich nicht jetzt in einer ganz strikten Folge der Wortmeldungen gehen muss, sondern dass etwas kolloquialen Charakter annehmen kann, ja, dass wir also eigene Gedanken tatsächlich etwas eben weiter. Ja. Nur eine Frage, entschuldigen bitte für mein schlechtes Deutsch. Also, Sie haben über Arbeitervereine, katholische Arbeitervereine gesprochen. Ich wollte bitte wissen, gab es vielleicht auch sozialdemokratische Arbeitervereine in diesen Regionen? Und welche war die Rolle dieser Vereine, die Sozialdemokratie in der qual era la loro posizione per il problema del nazionalismo? Ihre Position des Nationalismus, ihre Bedeutung. Und darf ich gerade noch also hier nur erinnern, Sie haben auf die Einfrage bei Urkundlich nach den Wanderwegen, dass vielleicht, wenn Sie das auch noch vielleicht was dazu sagen können, wie sind die Trentiner? Also, die Wanderungsrouten sind sehr schwer nachzuvollziehen aus dem empirischen Material, was ich habe, oder sind eigentlich nicht nachzuvollziehen, weil die Zwischenstationen im Großen und Ganzen nicht aufgezeigt sind. Und das müssen wir dann halt anhand von qualitativen Quellenmaterial, von Berichten, von Agenten, von Verwaltungsberichten und so weiter nachvollziehen. Und ich habe keine Hinweise gefunden, wie die Juden jetzt speziell aus dem Tarantino sind, obwohl ich annehmen würde, weil die Grenzen auch im deutsch-französischen Grenzraum, der ja als militärisch hochbrisant angesehen wird, Metz wird zur größten Festung der Welt ausgebaut, eigentlich sehr offen sind, dass es bestimmt wohl kein Problem gewesen dürfte, für Trentina sich in italienisches Gebiet zu begeben. Annahme, also eine Hypothese. Vielleicht können wir die Trentina noch genau was dazu sagen. Zu den sozialdemokratischen Vereinen. Also sie sind, ich beziehe mich jetzt mal speziell auf Sari, die jetzt sehr, sehr schwach ausgebildet. Es gibt keinen einzigen SPD-Abgeordneten im Herr Hirn kann zum Reichstag da bestimmt mehr sagen. Also es gibt keinen einzigen Reichstags-, Landtags- oder Kommunalabgeordneten jetzt in der Industriezone vor dem Ersten Weltkrieg. Es gibt also zu dem Sozialistengesetz im Reich ein verlängertes, sogenanntes saarländisches Sozialistengesetz, das von den saarländischen Unternehmern durchgesetzt wird. Das heißt, es gibt schwarze Listen für Sozialisten. Alle Versammlungen, zum Beispiel auch zum 1. Mai, werden wesentlich länger als in anderen deutschen Städten durchgehalten. Die Maifeiern zum Beispiel haben an der Teilnehmerzahl nie mehr als 20 inklusive Frauen und Kinder, werden polizeilich oder militärisch begleitet, dürfen nur in Waldgebieten stattfinden. Die Werte weigern sich überhaupt, 1. Maifeiern, dass 1. Maifeiern in ihren Gaststätten abgehalten werden, weil sie polizeiliche Repressalien befürchten und so weiter. Das heißt, die Sozialdemokratie ist im Saargebiet quasi inexistent. Bis in den Ersten Weltkrieg. Von daher erübt sich die Frage zur Stellung zum Internationalismus zum Beispiel oder zur Nationalitätenfrage. Aber auch, wenn ich jetzt auf andere Forschungen komme, jetzt zum Beispiel im Bereich Straßburg, im Bereich der Wohnungspolitik und so weiter, könnte man vielleicht erwarten, dass die Sozialistische Internationale in irgendeiner Weise gemeinsame Konzepte ausgearbeitet hätte. Oder dass vielleicht eine Überbrückung der nationalpolitischen Gegensätze zwischen Deutschland und Frankreich in der Zwischenkriegszeit über diese Sozialistenkongresse stattgefunden haben könnte. Wir haben allerdings keine Indizien dafür gefunden. Ja, hier. Ja, ich komme dann doch wieder die rein lothringische oder vornehmlich lothringische Sache zurück. Erstmal ein paar Kleinigkeiten, eigentlich hier Kleinigkeiten, weil wir sie angesprochen haben. Es fängt an, Sie haben ja erklärt, warum Sie 1856 anfangen mit der Einführung des kommunalen Melderegisters. Regierungsbezirk Trier, dann später eine Übernahme des Systems in Luxemburg. Sie haben Elsass-Lothringen weggelassen. Meines Wissens gab es in Elsass-Lothringen kein einheitliches Melderegister. Da würde ich etwas genauer wissen, wie das in Dienhofen war und inwieweit das etwa abwich von dem Verhalten im Saargebiet und in Luxemburg. Und ob es nicht vielleicht sinnvoller wäre, nicht statisch dieses Datum 1856 zu nehmen, als einfach die Einführung des Melderegisters in Regierungsbezirk Trier, sondern vielleicht ein anderes Datum, wo die Wanderungsbewegungen mehr festzumachen sind. Aber das ist nur eine Anregung. Dann eine andere kleinere Anmerkung bei der ersten Karte. Das ist Anfang des 20. Jahrhunderts, das ist nicht Ende 19. Jahrhunderts, das ist eine minimale Sache. Sie haben da den Kreis Dienhofen West und Ost aufgezeichnet, das ist ja erst nach 1900 aufgeteilt worden. Und in dem Zusammenhang auch Ihre Bemerkung zu Dienhofen, vielleicht habe ich das falsch verstanden. Dienhofen sei Wirtschafts- und Verwaltungszentrum Lothringens. Ist das richtig? Nord-Lothringen, das ist Nord-Lothringen, das ist der Lothringen. Also in Dienhofen sagt die Kreisverwaltung für Dienhofen Ost und Dienhofen West. Oder beziehungsweise am Anfang des einheitlichen Kreises bis 1902. Ja, auch das würde ich etwas abschwächen. Die Bedeutung Dienhofens als wirtschaftliches Zentrum wird durch das Wachsen von Majöver, Haiingen, Stahlheim, Anhebing doch deutlich geringer im Laufe der Jahre. Und als Verwaltungszentrum, sicherlich, wenn Sie Nordlothringen haben, ich hatte das falsch verstanden, ich dachte, also für ganz Lothringen, dann sicherlich nicht, das ist, kann nicht sein. Dann eine mehr generelle Sache, das schließt sich daran, was der Herr Püter gesagt hat, mit der Konfession. Und daraus hinaus ist auch eine, glaube ich, ganz wichtige Ergänzung, die vielleicht darin liegt, dass Sie diese drei Orte ausgewählt haben. Und das hatte immer dann auch etwas die Gefahr, wenn man von drei lokalen Dingen zu sehr verallgemeinert, meiner Meinung nach. Herr Püter hat darauf hingewiesen, und ich glaube, man soll das auch unterstreichen, es gab seit dem Frühmittelalter einen katholischen Großraum Trier, Metz, Luxemburg. Daran gab es überhaupt, also so gut wie keine Protestanten. Saarbrücken ist ein Sonderfall, der gehört nicht zu diesem Großraum dazu. Und innerhalb dieses katholischen Großraums gab es eine relativ starke Fluktuation. Nicht nur der Eliten innerhalb der Kirche, also Übersetzung vom Pfarrer, sondern auch innerhalb der Landbevölkerung, die über die Sprachengrenzen hinausgeht. Da gibt es ja auch ein paar Untersuchungen von Saarbrücker Geografen heraus. Es fängt dieses Zusammenwachsen dieses Raums Saar und Lux, das fängt eigentlich nicht mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert an. Das wird sicherlich extrem verstärkt, aber da war vorher schon ein gemeinsames Bewusstsein. Sie haben ja einen entscheidenden Faktor genannt, nämlich den Dialekt. Den fränkischen Dialekt in seinen verschiedenen Ausformen. Ein anderer ist mit ganz großer Sicherheit die katholische Konfession und die Kulturbindungen, die darum stattfinden. Und in dem Zusammenhang, protestantische Oberschicht, für Lothringen ist das natürlich sehr zu spezifizieren. Sicherlich war ein großer Teil der Reichsbeamten protestantisch, nicht alle. Wesentliche Kreisdirektoren, vor allem gerade von Liedenhofen, waren katholisch. Aber was noch viel wichtiger ist, dass die Unternehmer katholisch waren, im Gegensatz zum Saargebiet. Im Saargebiet ist die Mehrzahl der Unternehmer protestantisch, aber die alten Industriellen in Lothringen sind eindeutig katholisch, da gibt es überhaupt keine Protestanten. Also natürlich der saarländische Einfluss doch enorm wird. Zum Beispiel Valentinum, der die Karlshütte als praktisch Röschling dann auch rüberkommt. Ja, das ist im Zusammenhang auch mit Ihrer Bemerkung, erst nach 1890 treten dann auch rheinisch-westfälische Unternehmen ein, das würde ich auch etwas spezifizieren, dass es nicht ganz so autochton der Raum war, sondern dass bis vor dem zunehmend zum Ersten Weltkrieg hin die Aktivität in der rheinisch-westfälischen Industrie in diesem Raum immer stärker wird. Da ist die Gründung dieses Ortes Stahlheim als Zentrum. Und in diesem Zusammenhang die letzte Bemerkung, und das finde ich ist eine wesentliche. Ich glaube, dass Sie mit der Auswahl dieser drei Orte, Esch, Mahlstatt, Thürnwil, die Stahlhüttenarbeiterschaft überrepräsentieren. Die Kohle- und Bergarbeiter haben Sie zwar mehrfach angesprochen, die fallen in vielen Dingen dann unter den Tisch, wenn sie gegenläufige Entwicklungen haben. Eine wesentliche gegenläufige Entwicklung oder eine, die nicht angesprochen wurde, aber die vielleicht auch im Rahmen des Referats gar nicht möglich war, ist, der Zuwachs an sogenannter altdeutscher Bevölkerung bei den Kohlebergarbeitern, der extrem war. Italiener wurden ja von ihnen ausgeführt, und es ist auch klar, dass das im Rahmen eines solchen Raumes sicherlich interessant erscheint, aber quantitativ blieb der Zuwachs an altdeutscher Bevölkerung, das heißt an deutscher Bevölkerung außerhalb von Elsass-Lothringen, ja doch, ist doch viel enormer. Das ging in einige Bereiche, wo die Zusammensetzung der Ortsbevölkerung fundamental sich ändert. Und direkt zusammen mit dieser Entwicklung stehen natürlich schon Probleme, die diese Homogenität in Frage stellen. Nämlich die Verschiebung von Gegenden, die zu 100% frankophon waren, in Ortschaften, die mehrheitlich zwei Drittel, drei Viertel deutschsprachig werden. Einfach durch die Zuwanderung der Arbeiterschaft. Und da entstehen enorme Probleme, und die auch kulturell angesprochen werden von den französischen, von frankophonen Presseorganen, wird das als eine Entwicklung gesehen, die den originären lothringisch-frankophonen Charakter dieses Bezirkes unterwandert. Das ist ein enormes Problem und das wird vielfach angesprochen, weil es so, wie es in diesem Bereich Lothringen stattfindet, in keinem Teil Elsass der Fall war. Auch selbst nicht in Straßburg, in den Verwaltungszentren. Vor allem auch, weil viele dieser altdeutschen Einheiraten, diese Blockade, die am Elsass am Anfang stattfand, diese Trennung nicht einzuheiraten, die findet in Lothringen statt. Und da würde ich widersprechen, was Sie gesagt haben, in den Betrieben wird Dialekt gesprochen. Ich glaube, dass das nicht richtig ist. Es gab bis Mitte der 70er Jahre viele Gegenden in Lothringen, wo reines Hochdeutsch gesprochen wurde. Und zwar deswegen, weil diese Mehrheit der deutschen, altdeutschen Einwanderer nach Lothringen eben kein Dialekt sprach. Und der Dialekt dadurch unter die Räder kam. Und im Gegensatz zum Elsass, wo ja die meisten der Altdeutschen ab 1918 ausgewiesen wurden, wurden die altdeutschen Bergarbeiter, teilweise auch Stahlarbeiter, eben nicht ausgewiesen, das ist ein Parallelfall mit dem, was nach 1945 in Oberschlesien stattfand, weil sie einfach zu wichtig in der Arbeit als Arbeitskräfte waren. Aber da hat im westlichen Lothringen, deutschsprachigen westlichen Lothringen, hat eine Verdrängung des Dialekts ohne Zweifel stattgefunden. Das war eigentlich meine Antwort. Ich könnte zu jedem Punkt natürlich was sagen, das ist alles sehr differenziert. In vielen Punkten kann ich Ihnen einfach zustimmen. Ich habe da vielleicht auch nicht deutlich genug dann auch differenziert. Zum Beispiel die Bemerkung eben zum Dialekt heißt auch Dialekt. So war das gemeint. Wobei natürlich auch zu sagen ist, Altdeutsche waren eben auch Leute, die den gleichen Dialekt sprachen. Das heißt, wenn Altdeutsche aus dem Eifelbereich, speziell aus dem Bitburger Bereich, oder Altdeutsche eben aus dem Saargebiet oder aus dem pfälzischen Bereich, dann ist da genauso der rheinische oder württembergische Dialekt, wie er eben in den lothringischen Gebieten zum Teil gesprochen worden ist, eben auch Italienisch und auch die Altdeutschen, wobei allerdings speziell eben zu den Hüttenberg zu sagen ist, dass die altdeutsche Zuwanderung wesentlich geringer ist, als das zum Teil angenommen wird. Ich habe ja gesagt, das bezieht sich vor allem auf die Kohlenwerke, zum Beispiel solche Fälle wie Klein-Rostock. Es gibt ganz andere, das ist, ja, da verändert sich die Bevölkerungsstruktur fundamental. Ja. Und da gibt es eben aber auch viele Altdeutsche, die außerhalb dieses Raumes kommen. Und da gibt es auch Polen. Das sollen Sie für die Bergarbeiter nicht ganz so gelenkt machen. Die Polen kommen eigentlich erst in der Zwischenkriegszeit massiv. Vorher sehr wenige. Also auch für Kleinrosseln, also sagen wir mal, das lothringische Bassinier, ist eigentlich nicht so sehr stark ausgebildet. Aufgrund der Statistiken, die vorliegen, ich habe ja wie gesagt exemplarisch gearbeitet, ich versuche mal einzelne Punkte aufzugreifen, die Sie angesprochen haben. Dass die Hüttenarbeiterschaft überrepräsentiert ist, ist gewollt. Es gibt quasi zum gesamten Raum Salolux bislang keine Studie, die sich stets hier auch mit den Hüttenarbeitern auseinandersetzt. Das war ein Ziel meiner Dissertation, speziell mal die Hüttenarbeiter aufzugreifen oder Hüttenstandorte herauszugreifen, weil es gibt ja die Belegschaftsstudien beispielsweise für die Saarhütten. Von daher, aber ich möchte jetzt nicht so ganz ins Detail gehen, Sie haben sicher die Detailprobleme angesprochen, die wir vielleicht auch mal oder vier Augen im kleineren Kreis besprechen könnten. Ich möchte mal auf die großen Linien eingehen. Zum Bedeutungswandel von Thiomil. Das muss man, glaube ich, auch differenzierter sehen. Also ich denke, Thiomil wächst einerseits in der Bedeutung, speziell durch die industrielle Expansion im westlichen Bereich, im westlichen Kreis, weil eben es bleibt eine Verwaltungsstelle für West-Württemberg. Gewisse Behörden bleiben eben da, gewisse schulische Instanzen werden eingerichtet und so weiter. Von daher wächst der Einfluss schon, obwohl natürlich Metz als Hauptstadt insgesamt für den Bezirk Lothringen eine wirklich starke Position hat. Aber Thiomil kann sich meiner Ansicht nach eben dagegen schon behaupten, in gewissen Rahmen natürlich. Und hat auch ein starkes Hinterland, dann auch im Osten. Da bleibt einfach die zentrale Funktion vorhanden, zentrale Marktfunktion, die Messefunktion, Schulen, Behörden, Gerichte. Zu den Melderegistern. Sie hatten die Datierung. Gehen wir zuerst auf den ersten Punkt, wann jetzt die Lothringen und so weiter eingerichtet worden sind. Also, wie gesagt, in Preußen passiert das Ganze relativ früh, Mitte der 40er Jahre. In Luxemburg und in Lothringen ist das Ganze Kommunalangelegenheit. Es gibt in beiden Verwaltungsgebieten praktisch kein einheitliches Melderecht. Aber es werden praktisch die Gesetzgebung des Königreichs Preußen wird in Thiomil kommunal zu Beginn der 80er Jahre praktisch 1:1 übernommen. Wobei, das ist ein interessanter Fall, in Thiomil einige Probleme, praktische Probleme, die sich aus dem bestehenden Melderecht ergeben haben, modifiziert werden und der Regierungsbezirk Trier übernimmt genau wortwörtlich diese Änderungen in der Novelle der eigenen Gesetzgebung. Das ist also eine Rückwirkung wieder da zum Meistern. Also Beginn der 80er Jahre in Lothringen. In Luxemburg gibt es erste Versuche ab den 70er Jahren und institutionalisiert, endgültig wird es ab 1890 das Meldewesen. Zur Datierung, also gut, ich hatte den Vortrag jetzt so datiert, um ein Fixdatum einfach zu haben, ab wann mit den Melderegistern gearbeitet, wie Sie gemerkt haben, sondern habe versucht, serielle Daten und qualitatives Verwaltungsmaterial eben miteinander zu kombinieren und eben daraus meine Erkenntnisse zu gewinnen. Achso, Sie sind wirklich also auf diese Frage gerne, das haben Sie am Anfang beantwortet, über diese gegenläufige Bewegung, Fragezeichen, wirklich gegenläufige Bewegung, wurde werden wir uns am Anfang gesagt. Vielleicht noch eine Bemerkung, die ganz wichtig ist. Der Ansatz der Arbeit ist ein stadthistorischer Ansatz. Als erstes deshalb auch die Auswahl von Städten und dann eben der zweite Aspekt der Zivilisation. Drei Städten oder sagen wir nur von Thielwil auf ganz Lothringen. Natürlich. Ja, gut, aber es ist ja eine Überwanderungsbewegung, nicht wahr? Und für diese Wanderungsbewegungen kann man ja tatsächlich auch mit dieser Methode für diesen Bereich erfassen. Jetzt habe ich noch zwei Wortmeldungen vorliegen. Wenn meines das Wort nicht gewünscht wird, dann denke ich, könnten wir wahrscheinlich Vortrag und Diskussion des zweiten Referates heute Vormittag noch machen. Ich will aber das nicht einschränken. Wir hatten überlegt, weil heute Nachmittag etwas mehr Zeit zur Verfügung steht, als heute Vormittag pro Referat, eben wir die Diskussion erst nach dem Mittagessen zu machen, was dann auch gleichzeitig vielleicht wird diese etwas nach dem Mittagessen eintretende Schmattigkeit durch Diskussion etwas überwinden. Ich will es also nicht abschreiben. Ich hatte zwei Wortmeldungen, vielleicht können wir die hintereinander nehmen und sie beantworten die zusammen. Ja? Nach der Zeit für die Pause fasse ich mich ganz kurz zusammen und ich wollte nämlich fragen, da ich gesehen habe und gehört habe, dass die größte Umwandlung in der Bevölkerung eine große Arbeiterzuwanderung gewesen ist in dieser Zeit, in diesem Zeitraum. Wollte ich fragen, ob diese Zuströmung von Arbeitern von den Reisebehörden, ich spreche nicht von Saarland, das national homogen ist und zu Bosnien ja gehört, die Reisebehörden diese Bewegung irgendwie beeinflusst haben und konkreter gesagt, ob sie die Einwanderung von Altdeutschen aus anderen deutschen Provinzen begünstigt haben, auch eventuell durch Absprachen mit den Unternehmen selbst. Ja, klar. Nee, Herr Steinhoff, oder ist der richtige Name, ja? Meine Bemerkung ist eigentlich schon länger, aber ich werde versuchen, sie eigentlich schon zu verkürzen. Zuerst ganz klein, kurz mit den konfessionellen Fragen. Sie haben zuerst eine kurze Bemerkung gemacht über die Ausbildung der vertikalen Trennung zwischen den Hobbyamten, die meist protestantisch waren, und die Unterleute oder die anderen Leute, die Werker, die Arbeiter, die katholisch waren. Und ich möchte gerne unterstreichen, was Herr Kieri hat gesagt hat, dass in bestimmten Kreisen da die Protestanten von Altdeutschland waren ganz wichtig, und man kann durch die Gründung vom Pfarrerin ganz klar sehen, Diebenhofen zum Beispiel ist einer von diesen, dass sie haben eine neue reformierte Pfarrerin gegründet, und wenn man die ökonomische Lage im Allgemeinen Elsass-Lothringen ansieht, dass eine neue Pfarrerin gegründet wäre, ist eine ganz wichtige Sache und ist was ein ganz als ich hohe Bevölkerung dasteht, damit das erlauben wurde. Und deswegen, wenn man nur über die Staatsbeamte oder die andere Behörde davon spricht, die Anzahl von Leuten ist nicht hoch genug, um solch einen Pfarrer zu begründen. So kurz, die Einwanderung von Leuten aus Altdeutschland kann nicht so niedrig gesehen wurden. Es ist ganz wichtig, sogar in diesem Bereich, die sich von der Welt haben. Und andererseits, und die wesentliche Bemerkung, ist die allgemeine Zusammenfassung, die sie uns dargelegt hat. Und ich möchte nur kurz wiederholen, die letzten Satz, die sie gelobt hat, dass dieser Sektor war eine wichtige Austauschung zwischen den germanophonen und frankophonen Einflussbereich und so weiter und so fort. Und damit auch eine kulturelle Verbindung zwischen den beiden europäischen Mächten wirkte. Diese zwei kann nicht so einfach zusammengesetzt sein. Weil wenn man vom Frankophon spricht, dann kann man Luxemburg und Belgien betrachten. Aber wenn man nur von beiden Mächten spricht, dann kann man, oder sowas vermuten kann man nur über Frankreich und Deutschland, und Deutsches Reichsrecht. Und die sind nicht so einfach zu vergleichen. Weil eigentlich, ich würde sagen, dass die Grenze von Frankreich nach Deutschland ist ganz stark. Und man kann nur die Passkontrolle und die ganze Politik über die Passkontrolle wissen. 1888 bis 1893, 1894, ja. Ja, aber das ist trotzdem 20, 30 Jahre. Das ist eine ganze Menge von Zeit. Nein, 6 Jahre. Aber es ist sicherlich wichtig, dass ich das erwähne. Das wird, aber die Passkontrolle und trotzdem, vielleicht in Lothringen ist es nicht so wichtig, aber im Elsass und die Grenzen zwischen Lothringen und Frankreich, die deutschen Beamten und Behörden waren ganz vorsichtig, wer nach Deutschland zurückgehen könnte. Überhaupt, wenn sie schon die Auswanderung bescheiden ausgefüllt haben mit der Option. In diesem Zusammenhang waren die Methoden und die Weisen, wie man zurückkehren könnte, ganz beschränkt. Und ich würde gerne sehen, wenn man zum Beispiel einen Ort in den Frankreichen Lothringsgebiet benutzt hat als einen vierten Ort und dann die Vergleichung gemacht hätte, wie man wirklich zwischen die deutsche Teil, versöhnliche Teil in Lothringen, die deutsche Teil von Lothringen in Luxemburg, wie dort die Auswanderung geschehen würde. Weil ich bin so überzeugt, dass die Grenzen und es war eigentlich Bewegung von Westen nach Osten geschehen ist. Meinerseits sehe ich nur von Westen nach von Osten nach Westen, entweder von Deutschland oder Ost oder sogar Polen und dann Leute von Italien. Und wie lange die Leute von Italien in diesem Gebiet geblieben und dann ziemlich kurz nach Belgien oder nach die französische Teil des Flottens war. Ja, das sind jetzt doch ziemlich viele Fragen, auch wichtige Fragen. Also ich denke, wir müssen dann uns doch die Zeit nehmen, dass Sie diese beantworten und dann lasse ich das mal in diesem Moment noch offen, wie weit wir uns heute Vormittag dann nachher wieder beraten oder irgendwie eine Diskussion nachmittags machen. Herr Leiner, sind jetzt etwa 5 Fragen oder? Gerade kürzer. Erst zur Passkontrolle, als ich gemeint habe. Der Hinweis. Ja, das war speziell die Periode um 1890, kurz nach 1888 bis 1893, wo es eben insgesamt strenger gehandhabt wird. Man muss sehen, dass das, es war zum Teil sehr wichtig, eine Geschichte für die Kulisse. Das heißt, Fernreisende, Züge, Hauptgürtelstellen usw. wurden wirklich streng kontrolliert. Es war insgesamt schwieriger geworden, den Grenzübertritt vorzunehmen. Obwohl, das ist schon wieder ein Teil auch der Beantwortung der Frage, wie laufen die Wanderungsströme? Es geht tatsächlich in beide Richtungen. Es ist nicht nur so wie jetzt bei den Italienern, dass praktisch ein Zuzug aus Italien kommt und eben praktisch nicht zurückgeht, sondern es geht in beide Richtungen. Das heißt, es arbeiten deutsche Arbeiter in französischen Werken, in Westlothringen und umgekehrt. Aber insgesamt, auch während dieser Phase der Verschlechterung der deutsch-französischen Beziehungen und der strengeren Passkontrollen, ist zu sehen, dass die Pendelwanderung im Großen und Ganzen nicht stark zurückgehen. Das heißt, die Pendelwanderung im direkten Grenzraum bleibt weiterhin gewährleistet, sonst wären ganze Industriebetriebe zusammengebrochen. Das geht nicht. Das ist sogar zu sehen, dass ohne dass deutsche Stellen etwas unternehmen können, französische Unternehmer, die eigene Betriebe in Frankreich haben, Wohnungsbauförderungsmittel von deutschen Behörden praktisch erhalten können, wenn sie die Wohnungen für ihre Arbeiter in Deutschland bauen. Das war ein Fall, das hat zu riesigen Protesten von deutschen Unternehmen geführt, haben französische Unternehmer die Werke in Frankreich unterhalten, Wohnungsbau in Deutschland betrieben und dafür Förderungsmittel beansprucht. Das heißt, Grenze, bei meiner These war, durchweg, ziemlich offen, speziell im Grenzbereich für den Pendelverkehr. Zur offenen Aufenthaltsdauer, gut, da können wir jetzt auch noch mal länger drüber sprechen, das ist natürlich auch sehr, sehr differenziert insgesamt. Die Italiener gehören eher zu der Gruppe, die relativ kurz bleibt, eben auch eine sehr starke Saisonkomponente insgesamt drin haben. Das heißt, nur bestimmte Zeiten des Jahres eben anwesend sind. Allerdings bilden sich auch feste Kolonien aus. Das heißt, es entsteht auch sehr schnell so ein kleines Netz in diesen Italiener-Siedlungen. Das heißt, es gibt italienische Cafés, Kneipen, Läden und so weiter. Das heißt, es gibt auch einen starken Teil der Italiener, die eben sich dann auch sehr schnell fest einrichten in diesen Industriegebieten. Damit möchte ich jetzt mal praktisch den Fragekomplex abschließen. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt was Wesentliches vergessen habe. Und dann ja, jetzt zu Herrn Zaffi. Die staatliche Wanderungspolitik. Also kurz gesagt, es gibt keine, mir ist keine staatliche Anwerbungspolitik vorgekommen, untergekommen. Das heißt, es wurde zwar sehr gern gesehen, wenn alle Deutsche sich niedergelassen haben. Das war aber eine Beurteilungsfrage. Und es wurde sehr ungern gesehen, wenn Franzosen sich niedergelassen haben. Auch Italiener wurde als problematisch angesehen, eben durch die klinischen Verhältnisse. Es war auch einfach nicht die finanzielle Möglichkeit dieser Arbeiter, sich dann eben auch entsprechend im Wohnraum zu unterhalten. Das waren eben dann noch Massenunterkünfte, die hygienisch bedenklich waren und so weiter und so fort. Es gibt allerdings keine staatliche Anwerbungspolitik. Es gab nur einen Fall, bevor die italienische Wanderung einsetzt, kommt eine Anfrage, ob die Landwirtschaft, nicht die Industrie, ob die Landwirtschaft in der Region an italienischen Arbeitskräften, Saisonarbeitskräften interessiert ist, weil man die polnische Zuwanderung von Landarbeitern möglichst klein halten wollte, insgesamt im preußischen Bereich, auch im Reichsland. Und man hätte sehr gute Erfahrungen mit italienischen Wanderarbeitern in der Landwirtschaft in Schlesien gemacht. Der bekommt aber von den Verwaltungsstellen hier einen abschlägigen Bescheid. Das heißt, man ist eigentlich nicht daran interessiert, das Arbeitskräftepotenzial genügt, jedenfalls zu diesem Zeitpunkt. Und zum Zweiten kommt die Anfrage, wie das denn mit den polnischen Arbeitskräften aussehen würde. Ich hatte schon erwähnt, es gibt sehr wenige in der Region. Es geht darum, praktisch die Strategie zu entwickeln, wie man polnische Arbeitskräfte abwehrt, speziell in der Industrie. Und der Kommentar vom Saarbrücker Landrat sieht dann so aus, dass er sagt, es gibt hier zwar keine, aber er hält es für eine gute Idee und wie man denn an die rankommen könnte. Darf ich vielleicht nur noch eine Bemerkung hier anfügen? Altdeutsch, geschrieben ALT und nicht ALL. Nicht? Das ist im Sprechen oft nicht so genau zu differenzieren. Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge natürlich. Altdeutsch, darunter versteht man die Zuwanderer in das Reichsland Elsass-Lothringen, die aus dem Deutschen Reich kommen, beziehungsweise aus dem Bereich der Foch, der 1870, 71 dann Deutsches Reich wurde, abzüglich eben des Reichslandes, das ja dann auch dazu kam, die also dazu wandern. Aber ich glaube, für dieses Unternehmen von Herrn Leiner ist dieser Begriff Altdeutsch zu pauschal, denn das gilt natürlich für die Menschen aus Eifel und Hunsrück, sind Altdeutsche genauso wie diejenigen, die aus Ostpreußen oder Westpreußen kommen. Und da er ja nun darauf abzielt, und das ja auch ein wichtiges Ergebnis von ihm ist, dass die Zuwanderung aus einem näheren Raum ganz überwiegend erfolgt ist, also jetzt nicht die italienische Zuwanderung, sondern die von deutschen Zuwanderern, dass die also aus einem Umkreis von ungefähr 80 Kilometern kommen, das wird nicht erfasst, wenn man mit dem Ausdruck Altdeutsch operiert. Deshalb für diesen Zweck, für die differenzierte Einschätzung des Wanderungsgeschehens, glaube ich, ist es der Pauschalbegriff Altdeutsch zu breit gefächert. Der sollte also noch dann durch Angabe der Regionen ersetzt werden, aus denen die Zuwanderung erfolgt und daraus wirklich relevante Schlüsse ziehen zu können. Das wollte ich nur, weil jetzt mehrfach von dem der Begriff Altdeutsch verwendet worden ist, wollte ich das doch nur noch mal gerade kurz gesagt haben.